Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ja, herzlich willkommen alle liebe Hörer zur 25. Folge, die gleichzeitig die Jubiläumsfolge, die einjährige von Uncommon Taste ist. Wir entschuldigen uns jetzt auch nochmal dafür, dass diese Folge zu spät gekommen ist, aber ihr wisst ja vielleicht, ich ziehe momentan für ein halbes Jahr wieder aus Tübingen aus, weil ich das nächste halbe Jahr in Japan verbringen werde. Und gleichzeitig mit Umzugsstress, Renovierungsstress bei uns in der WG hat das Ganze einfach dazu geführt, dass wir leider die Folge erst jetzt aufnehmen können. Ich bitte das zu entschuldigen, aber dafür habt ihr auch wieder diese Folge sehr viel Spaß hoffentlich mit uns. Ist wie gesagt die Jubiläumsfolge. Uncommon Taste Podcast ist seit dem 2. September genau ein Jahr alt geworden. Mhm. Applaus. Yay! Schneide ich da nachher vielleicht so rein. aber trotzdem erstmal die obligatorische Frage, Merlin, wie geht's dir denn? Mir geht's super, auch wenn es natürlich sehr traurig war, ein bisschen auch. Also, wie du schon gerade schon gesagt hast, es ist jetzt gerade Umzugsstress und so, weil du eben wieder für ein halbes Jahr weggehst, diesmal nach Japan. Außerdem renovieren wir gerade in der Wohnung nebenher ein bisschen und dadurch war relativ viel zu tun, aber vor allem war es schon ein bisschen traurig, nachdem du dann vor ein paar Tagen dann weg warst und ich dann plötzlich alleine in deinem leeren Zimmer stand. Ah, das war schon ein trauriger Moment auf jeden Fall. Ja, ich habe auf der Autofahrt war ich auch traurig, definitiv. Ja, zu Recht auch. Aber naja, Japan ist es schon definitiv wert und wenn alles gut geht, dann schaffe ich es ja vielleicht sogar dich zu besuchen in Japan. Von daher, das wäre natürlich echt was, Uncommon Taste Team in Japan. Wenn Japan ihr Uncommon Taste in Japan hören wollt, flattert. Flattert uns so ungefähr 3000 Euro. Dann lässt sich das alles einrichten. Ja genau, da gibt es natürlich Japan Joe und Japan Merlin. Das wäre ja auch was. Und es gäbe vielleicht neue zeitgenössische Fotografien. Richtig, genau. Der eine oder andere hat es ja schon gesehen, also auf der Facebook-Seite habe ich ja schon Belgien-Bilder gepostet, gerade zum Post, dass die Folge sich verzögern wird. Sowas wird es dann wahrscheinlich auch geben. Aber es hat ja auf jeden Fall auch sein Gutes, gerade für uns, für die Podcast-Hörer und für den Podcast, weil du nämlich dadurch auf der TGS bist, ja? Ja, die nächste Woche. Folge wird ja die TGS-Folge dann sein und die erste Japan-Folge. Also noch bist du ja in Deutschland, wenn ihr die Folge hört, werde ich wahrscheinlich schon in Japan sein. Ja gut, stimmt, wenn ihr die Folge hört, also wenn die Folge am Sonntag rauskommt, dann wird's schon so sein, dass Joe in Japan ist schon, das heißt also ja. Und die nächste Folge genau erwartet euch dann schon die TGS, ja. Ja, aber ansonsten geht's mir super, wie gesagt, viel zu tun gehabt die letzten Tage und auch die nächsten Tage noch ein bisschen viel zu tun. Neue Mitbewohnerin zieht ein und wir sind hier immer noch am Renovieren, aber ansonsten alles sehr, sehr gut und bei dir sind jetzt so die letzten Vorbereitungen für die Abreise, wa? Ja, ich muss heute noch alles einpacken irgendwie, ich hab's da schon alles mögliche aussortiert, aber ist echt nicht so einfach. Für ein halbes Jahr für Japan zu packen mit einem großen Koffer und einem kleinen, aber mal schauen. Ich werde meine Konsolen auf jeden Fall vermissen, wie immer. Ich hoffe aber, dass ich die Zeit irgendwie mit Handhelds auf jeden Fall wieder überbrücken kann oder mit anderem Zeugs. Und ich meine, ich bin halt in Japan. Also ich wollte gerade sagen, in Japan gibt es ja auch immer noch Arcades. Gut noch besuchte. Richtig, weil auch da wird es langsam weniger, aber es gibt sie noch und sie werden immer noch besucht und sie sind immer noch groß, man kann immer noch viel Spaß da haben. Also von ich daher. Ich schreibe mir eine Liste auf. Einmal eine Arcade von einem Japaner im Street Fighter verkloppt zu werden. Ja, das habe ich schon von meiner Liste gestrichen. Genau wie sämtliche anderen Fighting-Games, die man quasi für Street Fighter einsetzen könnte in diesen Satz. Ja, auch Fighting Games, die ich noch nie gespielt habe. Ich meine, man könnte denen ja da sagen, das war wenigstens die Ausrede. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen war ich schlecht. Aber auch selbst die ich schon gespielt habe, kriegst du halt einfach aus dem Maul von denen. Ich glaube, das ist relativ egal. Da sind die Japaner einfach eine Nummer zu gut für. Einjähriges. Und entsprechend werden wir ja auch quasi so ein bisschen uns den Podcast vornehmen als Thema. Also wir haben natürlich eine News-Sektion. Diese Woche gibt es auch echt ein paar sehr spannende Sachen, beziehungsweise die letzten 3 Wochen war es ja so quasi, die wir jetzt hier zusammenfassen. Zum einen werden wir als erstes mal über eine Ankündigung von Nintendo reden. Wir haben da ja auch schon auf Facebook und auf dem Blog was zu gepostet und auch schon ein bisschen mit euch drüber geredet, jetzt auch nochmal im Podcast offiziell quasi die Ankündigung, dass es ein 2DS geben wird, was genau diese verwirrende Bezeichnung jetzt meint und was genau das für ein Gerät ist, das werden wir euch dann gleich in der News erklären, beziehungsweise Joe wird das tun. Außerdem gleich noch in derselben Newsmeldung quasi, weil wir gerade bei Nintendo sind, wird es auch eine Wii U Preissenkung geben, auch das wird Joe euch dann kurz erklären. worum es dabei geht. Dann gibt es etwas relativ Cooles, wie ich finde, eine neue News über Steam. Und zwar wird Steam etwas einführen, das vom Prinzip her so funktioniert wie das Family Sharing, das die Xbox One eigentlich mal haben sollte, was Microsoft für die Xbox One geplant hatte. Es heißt auch Family Sharing, also es heißt Steam Family Sharing. Es ist im Prinzip ein ähnliches System. Das werde ich euch dann näher erklären. Und zum Abschluss werden wir dann nochmal über die Sony-Pressekonferenz über die Sony-Pressekonferenz reden, die ja kurz vor der TGS jetzt stattgefunden ist, für die wir extra aufgestanden sind, um sie live zu sehen, und auch da gab es ein paar spannende News. Dann werden wir ins Hauptthema übergehen. Das Hauptthema diese Woche, wie gesagt, wird sich hauptsächlich mit dem Podcast drehen. Wir haben jetzt ein Jahr lang durchgehalten, 25 Folgen, das ist ja auch so ein allgemein schönes Jubiläum mit 25 Folgen, das passt ja alles sehr gut zusammen. Haben auch von diesen 2-Wochen-Terminen relativ wenige verpasst, wenn man es mal hochrechnet. Insgesamt also sehr zufriedenstellend. Wir wollen uns mal ein bisschen über den Podcast allgemein unterhalten, so ein bisschen, ja, so ein kleines Recap quasi machen, was, ja, zum Beispiel unsere Lieblingsfolgen angeht, welche Folgen hätten wir gerne nochmal im Nachhinein ein bisschen verändert und so ein Kram, was hat sich durch den Podcast verändert, was planen wir für die Zukunft, aber auch so ein bisschen beleuchten quasi, wie wir den Podcast aufnehmen, was so an Technik involviert ist, wie wir das Ganze quasi machen, wer von uns was macht beim Podcast, wie viel Arbeit das alles ist. All die Sachen wollen wir jetzt mal quasi im Hauptthema beleuchten, so ein bisschen, vielleicht auch ganz interessant für einige unter euch, die vielleicht selbst mal irgendwie sich Gedanken machen, ob sie einen Podcast machen wollen. Das ist tatsächlich irgendwie gar nicht so spektakulär, wie man sich vielleicht vorstellt. Ja, und dann werden wir uns einfach so ein bisschen mit dem Podcast quasi beschäftigen, um das einjährige Jubiläum zu feiern. Und ich würde sagen, entsprechend legen wir jetzt auch gleich mal los. Ja, wollen wir einfach in die News starten. Ja. Nintendo hat ja 2 Sachen quasi, die relevant sind, die wir jetzt in einen News zusammenfassen. Einmal den 2DS und einmal die Wii U Preissenkung. Erzähl doch mal, worum es da konkret geht. Genau, also ich werde erstmal kurz was zur Preissenkung sagen, weil das, glaube ich, ja relativ schnell abgehandelt ist. Also was viele eigentlich schon erwartet und auch irgendwie gefordert haben von Nintendo, ist letztendlich jetzt doch eingetreten. Und zwar hat Nintendo angekündigt, dass die Premium-Variante der Wii U im Westen, also in den USA und in Europa, ab dem 4. Oktober zu einem reduzierten Preis an die Händler weitergegeben wird, die diese Ersparnisse wiederum an die Endkunden weitergeben können. Mhm. Man weiß noch nicht genau, wie viel es sich jetzt reduzieren soll. Also man weiß auf jeden Fall, der Preis wird sinken, aber man weiß noch nicht, wie viel. Also so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Wenn ihr plant, in nächster Zeit eine Wii U zu kaufen, wartet mindestens bis zum 4. Oktober, damit die ein bisschen billiger ist. Und die andere, vielleicht sehr viel spektakuläre, wenn doch irgendwie sehr überraschende Ankündigung war, die Ankündigung des Nintendo 2DS. Und ja, ich glaube, viele inklusive mir werden sich dann gefragt haben, okay, was soll ein Nintendo 2DS denn bitte sein? Und im Grunde ist es recht einfach, also recht einfach in Anführungszeichen. Es ist im Grunde ein Nintendo 3DS, der keine 3D-Funktion hat und deswegen 2DS heißt. Er ist anscheinend... Nintendo-Namensgebung at its finest. Richtig. Es ist anscheinend an ein jüngeres Publikum gerichtet und sieht vom Design her ein bisschen anders aus, in der Form, dass er nicht mehr einklappbar ist. Also er besteht zwar immer noch aus anscheinend sieht es immer noch so aus, hätte er 2 Bildschirme, wie der DS auch, aber an sich ist wirklich nur noch ein Bildschirm, der sozusagen durch das ganze Modell geht, und deswegen kann man den auch nicht mehr klappen, weil man das Display halt nicht klappen kann. Das hat von Haus aus nur Mono-Sound, natürlich wenn man externe Audiogeräte anschließt, wie Kopfhörer, so hat man trotzdem Stereo-Sound, aber an sich hat das Gerät an sich nur Mono-Sound. Es soll am 12. Oktober 2013 erscheinen, wahrscheinlich zum Preis von 130€, und damit ja, billiger auf jeden Fall als der normale 3DS, beziehungsweise der 3DS XL, inklusive eines Ladegeräts und einer 4 GB Speicherkarte, und erscheint in 2 Farbvarianten, entweder weiß, rot oder blau-schwarz. Mhm. Ja, was halte ich davon? An sich würde ich ja sagen, ist die Idee nicht ganz so dumm, weil ich jetzt mittlerweile ja auch ein 3DS habe und ich auch nicht glauben werde, dass ich die 3D-Funktion extrem oft nutzen werde, weil sie zwar ganz, also sie funktioniert auf jeden Fall gut, ist aber an sich recht gimmicky und ist auf Dauer auch recht anstrengend für die Augen, weswegen ich eigentlich auch kein Problem damit habe, die meisten Spiele einfach in klassischem 2D zu spielen. Also an sich macht es Sinn, da eine billigere Variante rauszubringen, die 3D-Funktion einfach von sich aus weglässt. Das Problem ist nun mal wieder diese Namensgebung. Also wir hatten es ja damals schon mit der Wii U und dem Wii Mini und so weiter, dass das, sage ich jetzt mal, normale Publikum überhaupt nicht mehr durchblicken, was es geht. Und ich glaube, beim Nintendo 2DS ist das noch ein bisschen schlimmer, weil ich denke, jeder, sage ich mal, logisch denkende Mensch würde als erster auf die Idee kommen, dass der Nintendo 2DS der Nachfolger des Nintendo DS ist, aber gleichzeitig der Vorgänger vom Nintendo 3DS. Korrekt, ja. Also, was ja sogar tatsächlich technisch gesehen Sinn machen richtig. Würde, wenn es so gewesen wäre. Es ist zwar nicht so, aber es das würde also Sinn das, machen, das, ja. Das, aber das ist eher das Problem. Du musst, also der Typ von Mediamarkt muss einer alten Oma erstmal erklären, dass der Nintendo 2DS das gleiche ist wie der 3DS, nur ohne 3D und dass er alle Spiele spielen kann, auf denen Nintendo DS und Nintendo 3DS steht. Ja. Soll das mal bitte einer verstehen. Also, ich denke, sie hätten sich da irgendwie bessere Namen ausdenken können. Ich meine, der Name macht an sich schon Sinn durch 2D, genauso wie 3D, aber es ist einfach unglücklich in diesem Augenblick, den zu wählen, weil ich mir ziemlich sicher vorstellen kann, dass es Leute gibt, die sich denken, okay, wo sind jetzt die Spiele für den 2DS? Es gibt ja keine Spiele für den 2DS, weil er ja an sich ein 3DS ist. Also, ja. Ja. Schwierig. Außerdem sieht er hässlich aus. Ich glaube, ich darf das einfach so sagen. Ich finde, er sieht einfach hässlich aus. Ich glaube, das ist der hässlichste Nintendo-Handheld seit dem Ur-DS, den ich schon extrem hässlich fand. Sie sagen ja, der soll nicht mehr so einfach kaputt, also der soll einfach besser für kleine Kinder sein, weil der Klappmechanismus wegfällt und der nicht mehr kaputt gehen kann. Ob ich den selbst haben möchte? Mit großer Sicherheit nicht. Also da gefällt mir der klappbare 3DS dann doch besser, auch wenn ich die 3D-Funktion nicht nutze. Ja. Mal abwarten. Ja, es ist schwierig. Also ich muss vor allem auch dazu sagen, ich komme gleich nochmal ganz kurz auf die Wii U-Preissenkung, aber jetzt aber gleich zum 2DS, weil wir da gerade sind. Ich muss auch vor allem dazu sagen, zum einen stimme ich dir sehr zu und zum anderen bin ich auch der Meinung, dass man, wenn man sagt, man möchte den eben robuster haben für Kinder und deswegen klappt man ihn nicht mehr, bin ich ja der Meinung, dass man natürlich jetzt durch das Klappen wahrscheinlich eine Schwachstelle, die es wohl potenziell gegeben hätte, weniger hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Dafür hat man eine ganz riesige neue Schwachstelle geschaffen, in dem eben im zusammengeklappten Zustand beim 3DS und auch beim normalen DS die Bildschirme geschützt sind. Ja. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Die Bildschirme liegen immer offen, sodass also, wenn man ihn irgendwo hinlegt oder irgendwie mal was raufkommt oder so ein Kram, ist immer sofort eine große Chance, dass der Bildschirm betroffen ist. Der ja nun wahrscheinlich das angreifbarste Teil an dem ganzen 2DS ist. Ja. Das heißt also, vom Prinzip her macht man sich natürlich damit jetzt irgendwie, also ich finde es relativ unsinnig, weil man sich zwar eine mögliche Schwachstelle quasi wegdesignt, aber sich dafür gleich eine riesige neue hindesignt. Und deswegen finde ich auch die Begründung etwas merkwürdig, dass sie sagen, naja, ist halt für Kinder gedacht, deswegen soll er ein bisschen robuster sein. Naja, dann wäre gerade das Klappdesign, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen, ehrlich gesagt. Hätte man auf jeden Fall irgendwie anders lesen können. Grundlegender, wie gesagt, schließe ich mich da an. Also es ist halt ein bisschen komisch. Also die Idee finde ich eigentlich ganz nett, dass man eben eine billige Variante hat für Leute, die keinen 3D brauchen, zu denen ich wahrscheinlich auch gehören würde. Dass er dafür dann aber eben sehr, sehr, also ja, hässlich ist er tatsächlich wirklich. Er sieht irgendwie sehr komisch aus, wie so ein Handheld von vor 40 Jahren. Und die Namensgebung wahrscheinlich sorgt definitiv für Verwirrung, da schließe ich mich auch an. Ich bin vor allem auch der Meinung, dass er so aussieht, als würde er relativ komisch in der Hand liegen. Also der 3DS liegt ja wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut in der Hand. Das ist halt ein komplettes Kästchen einfach. Er liegt halt so in der Hand, wie der DS in der Hand gelegen hat. Also die Schultertaste, das Problem mit dem DS, das ich immer hatte, ist, dass die, dadurch, dass der DS schmaler ist als die PSP oder die Vita, kannst du deine Zeigefinger bei den Schultertasten nicht ausgestreckt lassen. Du hast sie immer in so einem 90 Grad angewinkelt und das mag ich überhaupt nicht, weil das auf Dauer extrem, Ja. Ja, also, ja, definitiv. Also, das Problem ist halt, durch das lange Design habe ich das Gefühl, dass man ihn irgendwie komisch hält. Also, ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert. Die Schultertasten lassen sich jetzt, nach dem, was du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich sogar für dich besser erreichen, weil sie eben ganz oben liegen. Bin trotzdem wieder der Meinung, dass man halt komplett einfach ein Brett wie ein Tablet in der Hand hat. Und ich weiß nicht, wie bequem das ist für langes Spielen. Ja, also, es ist irgendwie schwer einzuschätzen. Also, insgesamt bin ich auch echt, weiß ich nicht, ob das der beste Move für Nintendo war. Also, ich bin da nicht besonders begeistert von. Für mich wäre das auch nichts. Und ich würde auch immer sagen, naja, einen gebrauchten 3DS kriegt man für denselben Preis. Würde ich, glaube ich, eher in die Richtung gehen, mir einen gebrauchten 3DS zu kaufen als einen neuen 2DS. Da macht der 3DS schon wesentlich besseren Eindruck. Hat der eigentlich der 3DS jetzt zwei Analog-Sticks? Nee, ne? Nee, aber das ist ja auch wieder das Problem. Es gab ja dann dieses Add-on, das ja extra dann irgendwie rauskam, weil sich Resident Evil Revelations zum Beispiel ohne diesen zweiten Analog-Stick halt kacke spielt, was eine Verwunderung war. Also für nicht. Viele Leute, Ein Shooter ohne rechten Analogstick und den kannst du ja so an den Rechner, an den normalen DS ja so dran klatschen. Das Ding ja sah ja auch hässlich aus, aber hat seinen Zweck erfüllt. Das geht für den 2DS nämlich auch nicht. Nee, das geht nicht. Ist halt die Frage, haben alle schon gesagt, was ist, wenn sie an DS das Ding auch noch einen rechten Analogstick, so ein Add-on dran pappen, dann möchte ich sehen, wie das Ding aussieht. Das sieht dann aus wie eine, ich glaube, Englisch haben alle gesagt, es sieht dann aus wie eine Abomination oder also. Ja. Ich will es dir nicht vorstellen, weil alle haben sich gesagt, wenn ihr schon ein 2DS macht, hättet ihr auch den ohne Problem ja eigentlich den zweiten Analogstick irgendwie dran designen können. Ja, genau, das war jetzt das, was ich gerade sagen wollte. Vor allem das Komische ist halt eben, dass der 2DS, dadurch, dass er eben nicht aufklappbar ist und du quasi deswegen, also vorher war es ja so, dass man quasi die kompletten Kontrollen auf dem unteren Teil des DS anbringen musste, weil eben der klappbare obere Bereich, logischerweise, da können keine Knöpfe oder so drauf sein. Jetzt ist es ja sogar so, dass man die komplette Breite quasi nutzen kann. Also sowohl rechts als auch links hast du ja durchgehend an beiden Bildschirmen vorbei jetzt also relativ viel Platz. Und deswegen sieht zum Beispiel auch das Steuerkreuz und der linke Analogstick so ein bisschen verloren aus auf der linken Seite, weil da halt sonst nichts ist. Das heißt, es wäre mehr als genug Platz gewesen, den zweiten Analogstick einzubauen. Warum man das jetzt nicht gemacht hat, ist mir auch komplett schleierhaft. Also es ist wieder so eine Sache, wo ich mir das Gefühl habe, also oder wo ich mich frage, was genau hatte Nintendo denn vor mit diesem Gerät? Wen wollten sie damit erreichen? Was war das Ziel der ganzen Sache? Also ich finde es wirklich auch ein bisschen komisch. Warten wir jetzt mal ab. Ich glaube, es wird sich trotzdem halbwegs verkaufen und ist ja auch in Ordnung. Wie gesagt, die Idee finde ich ja auch grundlegend nicht schlecht. Ich finde die Umsetzung sehr fragwürdig, aber mal abzuwarten. Nur ein ganz kleiner Nachtrag zur Wii U noch. In den USA ist es so, dass der Wii U-Preis von $350 auf $300 sinken soll. Also da hat man so einen groben Ansatz von $50. Das geht auch nur um die Premium-Varianten, also die Basic-Version, die soll ja sowieso anscheinend vom Markt gehen, auf kurze oder lange Sicht gesehen. Und das sind also nur die Premium-Varianten, also die eh schon teuren Varianten betroffen. Und wie gesagt, also nur zur Orientierung, in den USA sind knapp $50. Ich denke mir, was Ähnlichem werden wir dann in Deutschland auch rechnen können. Und ein paar Bundles sind eben auch noch angekündigt, ja, beziehungsweise in den Startlöchern. Genau, also dass man quasi da auch nochmal ein bisschen das Ganze schmackhafter macht quasi. Vielleicht für einen ähnlichen Preis wie der Original, aber eben gleich mit dem Spiel dazu oder so. Mal schauen jetzt, wie es genau läuft. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten News über. Steam Family Sharing. Extrem spannend für mich, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Ich habe das auch ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt. Also Joe musste mir das heute mitteilen, bevor wir losgelegt haben mit der Aufnahme, weil ich die letzten Tage wirklich, wie gesagt, nur mit Renovieren und sonst Kram beschäftigt war und überhaupt gar nicht irgendwie groß mitgekriegt habe, was so passiert ist. Steam Family Sharing funktioniert vom Prinzip her eigentlich genauso, wie das Microsoft Family Sharing funktionieren sollte, funktioniert hätte. Es ist so, dass man 10 Leute auf seine quasi Liste setzen kann. Die sind dann, also es steht Familienmitglieder oder nahe Freunde, aber es ist natürlich vom Prinzip her egal, wie wir damals auch schon bei der Microsoft Family Sharing Diskussion gesagt haben. Vom Prinzip her ist es ja egal, du kannst einfach jeden damit reinnehmen, den du willst. Das heißt also, du kannst einfach 10 Leute auf deine Liste setzen und auch selbst quasi auf Listen von Leuten sein und mit denen eben deinen Steam-Account teilen. Vom Prinzip her funktioniert es also genauso, wie es damals mit dem Microsoft-Ding der Fall war. Das wird also eine Shared Library quasi geben. Grundlegend gibt es aber auch hier die Einschränkung, dass es der Fall sein soll, dass man eben immer nur einer quasi konkret auf die gemeinsame Library zugreifen kann. Für den Hauptrechner, also den Hauptnutzer der Library, wird es keine Einschränkung geben. Der kann jederzeit jedes Spiel starten. Es ist aber auch nicht spielabhängig. Also das heißt also, wenn ich ein Spiel, sagen wir mal, wenn zum Beispiel Joe über meinen Account Total War Shogun 2 spielt und ich starte The Witcher, es ist trotzdem so, dass Joe quasi eine Nachricht kriegt und mitgeteilt kriegt, jetzt will jemand anders spielen, beziehungsweise jetzt will der Hauptrechner spielen. Dann hat er entweder die Möglichkeit, das Spiel direkt zu kaufen, weil das ja eh schon runtergeladen hat, könnte er sich quasi einfach eine Lizenz kaufen und von da aus weiterspielen. Oder eben mehrere, also was ich weiß, so 20, 30 Sekunden, um sein Spiel quasi zu beenden, abzuspeichern. Also man wird nicht direkt rausgeschmissen, sondern man hat zumindest die Möglichkeit abzuspeichern und eben zu beenden. Und dann habe ich quasi Zugriff auf meine Library. Also für den Hauptrechner wird es keinen Unterschied machen. Trotzdem heißt es aber, es hat immer nur ein zusätzliche Person, beziehungsweise einfach allgemein nur eine Person Zugriff auf die Library. Das heißt, wenn jetzt Joe spielen würde und ein anderer Freund von mir würde auch auf die Library zugreifen wollen, gehe ich davon aus, dass Joe benachrichtigt wird. Aber er wird nicht wie bei mir, also ich wäre in dem Fall der Hauptbenutzer. Bei mir wird er quasi aus dem Spiel rausgeschmissen. Ich nehme an, dass wenn jemand anders, der quasi auch nur Shared-Nutzer ist, so wie er selbst, auf ein anderes Spiel zugreifen möchte, wahrscheinlich kriegen dann beide eine Nachricht, einfach jemand anders spielt gerade oder eben jemand anders möchte auf die Library zugreifen. Es ist also vom Prinzip her ja schon mit leichter Einschränkung zu genießen. Es ist auch so, dass definitiv regionale Beschränkungen gelten. Das heißt also, wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass ein Kumpel von mir aus den USA irgendein Spiel hat, das hier in Deutschland nicht erschienen ist, dann kann ich das zum Beispiel mit meinem deutschen Account auch nicht spielen, selbst wenn wir quasi die Library teilen. Das heißt also, derartige Beschränkungen gelten. Sämtliche DLCs oder Add-ons, die gekauft wurden für das Hauptspiel, sind auch vom Shared-Nutzer, also von demjenigen, der quasi meine Bibliothek mitbenutzt, ohne weiteres nutzbar. Und ja, vom Prinzip her ist quasi das so the gist of it, also quasi zusammengefasst das Wichtigste. Es wird jetzt demnächst eine Beta starten, die soll Mitte September starten. Wann genau das der Fall ist, weiß man nicht so genau. Es gibt kein konkretes Datum. Ich habe mich jetzt schon mal für die Beta angemeldet, um es eben mal auszuprobieren. Habe ja so ein paar Kumpels, die ebenfalls auf Steam sind. Und bei denen ich jetzt schon weiß, dass es extrem spannend wäre, wenn ich mir tatsächlich irgendwie von denen dann quasi Spiele leihen könnte. Das ist also ein kompletter Schritt in ja digitales Verleihen von Spielen. Und natürlich so eine Sache, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich 10 Kumpels drin habe, man hat eine riesige Library. Also das, was ich damals auch schon gesagt habe, es ist natürlich jetzt damals beim Microsoft so ein bisschen bitterer Beigeschmack gewesen, weil es ja vorher quasi darum ging, DRM-free und solche Sachen, und letztendlich ist Microsoft ja auch zurückgerudert. Im Falle von Steam, wo es aber eh schon so war, dass ich das nicht machen konnte bisher, finde ich schon sehr, sehr spannend. Und sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob man quasi gewisse Dinge dabei irgendwie auch so ein bisschen umgehen kann, ohne dass ich das jetzt quasi promoten möchte, aber einfach nur die Frage, was ist zum Beispiel, wenn ich gerade gar nicht im Internet bin und quasi offline bin, dann spiele ich wahrscheinlich ganz normal. Das heißt also, theoretisch, wenn ich im Offline-Modus wäre und spielen würde, könnte wahrscheinlich Joe zum Beispiel trotzdem auf meine Library zugreifen. Das wäre quasi so eine Möglichkeit, dass quasi beide gleichzeitig spielen können. Kann aber auch sein, dass man quasi nur Zugriff auf die Library des Freundes hat, wenn der online ist. Also all diese Sachen sind noch nicht ganz klar. Das wird sich jetzt erst zeigen, wenn die Beta wirklich läuft. Grundlegend aber auf jeden Fall eine extrem coole Sache. Also für mich bedeutet es einfach im Zweifelsfall 100 Spiele plus mehr, auf die ich Zugriff habe. Das ist ja schon extrem awesome. Und von daher sind wir jetzt mal gespannt quasi, was da letztendlich draus wird. Ich bin aber der Meinung, dass es grundlegend nur positiv sein kann. Es hat natürlich seine Einschränkungen und ich würde es mir noch ein bisschen offener wünschen eigentlich. Weiß nicht, ob das jetzt quasi nicht gewollt ist oder einfach technisch nicht möglich ist, keine Ahnung. In jedem Fall aber trotzdem auf jeden Fall, weil es bislang einfach nichts Vergleichbares gab, definitiv awesome. Ja, als Konsolenspieler könnte ich auch wieder sagen, interessiert mich nicht, aber da Merlin ja eine so große PC-Library hat und ich ja sowieso nicht ungefähr das Verlangen verspüre, zu viel Geld für PC-Spiele auszugeben, ist natürlich auch für mich geil, weil ja, ich brauche halt kein Geld mehr für PC-Spiele ausgeben, weil ich mir alles von Merlin leihen könnte. Also korrekt, ausgezeichnete Ausgangslage für mich. Aber ich meine, andersrum ist ja genauso eigentlich, wenn ich Merlin meine Konsolen leihe, was ich auch mal getan habe, wenn er einen Fernseher mit Ton gehabt hätte, hätte er theoretisch alle meine Konsolenspiele spielen können, ohne einen Euro absolut dafür zu zahlen. Also ich meine, grundlegend ist es mit dem PC ja auch so. Ja. Ich könnte ja auch alle meine PC-Spiele leihen. Nur bei Steam halt nicht. Richtig. Es geht ja um digitale Spiele und das ist halt die Sache. Wobei es natürlich trotzdem vom Prinzip her dasselbe ist. Also ich meine, Spiele, die du rein digital auf der Konsole hast, sagen wir zum Beispiel über PlayStation Plus, auch da wäre es ja vom Prinzip her so, dass ich mir die über deinen Account runterladen könnte und nutzen könnte. Ja. Das ist mit Steam technisch ja auch möglich. Steam hat dann nie, also Valve hat dann nie irgendwas spezifisch zugesagt, dass man das nicht darf explizit. Sie haben auch sind nie dagegen vorgegangen, wenn Leute das getan haben, obwohl es, glaube ich, rein technisch gesehen schon eigentlich illegal gewesen wäre. Trotzdem konnte man es ja so machen, dass wenn ich quasi einfach Körper meine Zugangsdaten gebe und der loggt sich quasi über meinen PC, meinen Account quasi ein und lädt dann von mir Spiele runter und spielt im Offline-Modus, das war vorher ja auch möglich. Ja. Ohne weiteres. Von daher ist es ja eigentlich vergleichbar. Die Sache ist einfach die, dass vorher digital einfach nicht möglich gewesen ist. Und ich glaube, das ist ja bei Konsolen genauso. Also digitale Spiele, die du digital erwirbst. Auf der Konsole kannst du ja auch niemandem anders zur Verfügung stellen. Also was das, ja auch in Ordnung ja, das, ist. Das ging auf der PlayStation, also es geht auf der Play auf, bei Sony immer noch, nicht mehr in dem Umfang, wie es am Anfang war. Am Anfang war es so, du konntest ein digital erworbenes Spiel legal an, ich glaube, 5 andere Spieler share, mittlerweile nur noch an einen anderen, glaube ich. Okay, cool, das wusste man gar nicht, aber das ging. Ja, das ging. Also war auch legal, dass zum Beispiel jemand halt kurz meinen Account genommen hat und das geshared hat. Also sich das runtergeladen. Okay. Also es waren 5 legale Share-Counter oder wie auch immer nennen möchtest. Lizenzen quasi ja. Einfach. Richtig. Okay. Das war damals so. Okay, spannend. Ja, das wusste ich manchmal gar nicht, aber sowas Ähnliches versucht jetzt eben Steam damit quasi auch zu machen und wie gesagt, für mich eigentlich 100% nur positiv. Klar kann man sich immer mehr wünschen, aber dadurch, dass es vorher gar nicht möglich war und ich jetzt einfach jetzt schon, wie gesagt, weiß, also gerade einen spezifischen Kumpel von mir, ein Kommilitone, von dem weiß ich, dass der ähnlich viele Spiele auf Steam hat wie ich, so ungefähr 50. Ich habe auch so 50 plus knapp. Ich weiß aber vor allem, dass wir insgesamt sowas wie was 5 oder 6 Überschneidungen nur in dieser ganzen Liste haben. Das heißt also, allein wenn ich mit dem sharen werde, dann sind wir beide bei 100 plus Spielen wahrscheinlich, die wir spielen können. Sowohl für ihn als auch für mich ein extrem guter Deal. Bleib jetzt mal abzuwarten. Also sobald die Beta läuft und falls ich eben zur Beta zugelassen werde, schauen wir mal, dann kann ich auf jeden Fall Näheres berichten. Vielleicht gibt es dann quasi ein kleines News-Update in der nächsten Folge oder vielleicht in der übernächsten Folge, wie es genau funktioniert. Definitiv eine spannende Sache auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten News über. Sony-Pressekonferenz. Richtig. Am Montag fand in Tokio ein Event von Sony Computer Entertainment Japan and Asia statt, wurde sehr darauf betont, dass sie mittlerweile zusammengehören, aber trotzdem waren alle News nur Japan bezogen. Ja, das war sehr lustig. Man hat am Anfang nur ganz kurz so, am Anfang wurde gesagt, es ist Japan und Asia, wir sind jetzt zusammen, das wurde auch da angekündigt, um dann zu sagen, wir haben aber keine News für Asien, die kommen alle später, wir machen über Japan heute. Richtig, und ich glaube, da gibt es so ein paar einige Sachen, die ganz interessant und wichtig sind. Zum einen, die PlayStation 4 erscheint, wie alle eigentlich schon erwartet haben, auf jeden Fall später als im Westen, also als in USA und in Europa, und zwar erst am 22. Februar 2014, zu einem Preis von 39.000 Yen, was umgerechnet nach heutigem Kurs 294 € sind. Die Begründung dafür, dass es so spät kommt, ist, dass man sicherstellen wollte, dass im Launch-Line-Up auch genug Spiele für den japanischen Markt zur Verfügung stehen, die dann auch alle im Launch-Line-Up mit drin sind, und dass natürlich auch die zahlreichen westlichen Launch-Titel, die bereits bekannt sind, auch erst lokalisiert werden müssen ins Japanische. Ja. So wie es halt aussieht, also es wurden einige Spiele nochmal angekündigt, eher japanisch-spezifische, die auch so Brückenspiele sind, die auf PS3 und PS4 erscheinen, also zum einen das neue Yakuza oder Dynasty Warriors 8 und dergleichen. Die erscheinen alle zusammen mit der PlayStation 4 auch zum Launch am 20. Februar in Japan, sodass sie dann auch mit einem gewissen Japan-Line-Up rechnen können. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste so für die Japaner. Das andere, was vielleicht noch interessant ist dass Sony ein neues Modell der PlayStation Vita angekündigt hat. Sie hat jetzt keinen speziellen Namen, also es ist einfach die neue Nummer PS Vita 2000, so wie damals die PSP ja auch so ein Redesign hatte. Und das soll in Japan am 10. Oktober erscheinen. Wiegt 219 Gramm weniger als das alte PS Vita Modell und soll auch 20% dünner sein. Nachteil ist aber allerdings, dass die neue Vita nur ein LCD-Display besitzt und nicht mehr das OLED-Display, was im Vorgänger, also im ersten Modell benutzt wurde. Das soll wahrscheinlich Kosten sparen, ist aber natürlich nicht ganz so ein hochwertiges Display, wie es in der ersten Version war. Und ein Termin für den Westen steht noch aus, aber man hat auf jeden Fall sehr viele Modelle vorgestellt, vor allem in vielen verschiedenen knallbunten Farben. Soll demnächst also rauskommen und die alte Vita, ich weiß nicht, ob sie komplett ersetzen soll, weil ich, so wie ich das mitbekommen habe, ist das auch, hat das auch nur eine Wi-Fi-Variante. Ich weiß nicht, ob es eine 3G-Variante davon geben wird, aber das bleibt erstmal noch abzuwarten. Auf jeden Fall wird ein neues Vita-Modell kommen. Und ganz überraschend hat dann Andrew House dann am Ende noch ein völlig neues Gerät angekündigt. Vorerst auch erstmal für Japan, Südkorea und China. Und zwar nennt sich das PlayStation Vita TV. Und zwar handelt es sich bei diesem kleinen Gerät, sieht aus wie eine kleine 2,5 Zoll externe Festplatte ungefähr, um eine Vita ja ohne Touchscreen, ohne Buttons und Controller und so weiter, die man aber an den Fernseher anschließen kann, um Vita-Spiele auf dem großen Fernseher zu spielen, in Kombination mit einem DualShock 3. Und man hat in dem Trailer dann auch gesehen, dass sie anscheinend auch dazu in der Lage ist, sozusagen als Brücke für die PlayStation 4 auch sozusagen dazustehen. Und zwar kann man anscheinend PlayStation 4-Spiele auch auf den eigenen Fernseher streamen, wenn die Vita TV sozusagen verbinden, also Wireless-Verbindung zur PS4 aufnehmen. Also angenommen, die PlayStation 4 steht im Wohnzimmer, die Eltern gucken aber gerade Film, aber man möchte im eigenen Zimmer dann vielleicht PlayStation 4 zocken, muss man einfach nur den Vita TV an den eigenen Fernseher anschließen, die PlayStation 4 im Wohnzimmer anmachen und kann dann so PlayStation 4-Inhalte auf deinen eigenen Fernseher streamen. Ja. Also sozusagen noch mehr Companion zur PlayStation 4, als die Vita eh schon ist. Ja. Sie soll am 14. November in Japan zu einem Preis von umgerechnet 73 € erscheinen, was meiner Meinung nach ein sehr guter Preis ist. Ja. Und so wie ich das mitbekomme, sind die Vorbestellungen auch schon so heiß gelaufen, dass ja keine Vorbestellungen mehr angenommen werden, auch auf Amazon Japan zum Beispiel. Ein Termin für den Westen steht bisher noch aus. Es hat am Anfang gab es jetzt ein bisschen Unklarheit darüber, ob es überhaupt im Westen erscheinen soll, aber in einem Tweet vom Chef von Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, den ich gerade vor 10 Minuten oder so reingekriegt habe, sagte nochmal klar und deutlich, es kommt auf jeden Fall in den Westen, aber es gibt noch keine genauen Informationen dafür, aber ihr könnt sicher sein, es wird kommen. Ja. Ich fand das eigentlich, ja, wie soll ich sagen, zusammengefasst, das Event war an sich recht spannend, vielleicht für mich ein bisschen enttäuscht, weil ich vielleicht mir doch ein paar mehr, ja, Kracher vielleicht erwartet habe, das meiste, was ich gesehen hat, war irgendwie war zu erwarten. Man hat ein paar neue Vita-Spiele auch gesehen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, die mich vielleicht auch noch ein bisschen interessieren würden. Aber generell würde ich sagen, Japan hat trotz allem doch ein ganz starkes, Sony hat ein ganz starkes Line-up für Japan. Ja. Und es bleibt jetzt erstmal abzuwarten, was jetzt Microsoft auf der TGS noch zeigt, beziehungsweise was Sony auf der TGS selbst noch zeigt. Es gab jetzt so ein paar Gerüchte, dass Sony nichts mehr für die TGS wirklich hat, weil sie jetzt dieses Event schon hatten. Aber die Third Parties sind ja noch da und mal gucken, was Microsoft macht. Ich glaube nicht, dass Microsoft auch, also ich glaube nicht, dass sie schon im Februar launchen werden in Japan, wahrscheinlich erst später. Ja. Ja, einfach mal abwarten. Also das neue Vita-Modell wär für mich jetzt ehrlich gesagt weniger wünschenswert. Also wenn ich mir eine Vita holen würde, würde ich glaube ich eher auf die erste mit dem OLED-Display setzen wollen, weil das Display wirklich sehr gut ist im Gegensatz zum LCD-Display. Aber ansonsten, ich glaube, billigere Vita für die, die es nicht so sehr, denen es nicht so sehr stört, wenn das Display ersetzt wird, ist auf jeden Fall auch eine Investition wert wahrscheinlich. Und Vita TV finde ich ehrlich gesagt recht spannend. Also für den Preis ist es auf jeden Fall für viele, die sich vielleicht kein Handheld kaufen wollen, aber vielleicht ja sich überlegen, doch vielleicht ein paar Vita-Spiele auf dem Großfernseher spielen zu wollen und das vielleicht als Companion zur PS4 zu benutzen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch im Westen Anklang finden kann. Also auf jeden Fall sehr spannende Idee. Ja, definitiv. Also insgesamt sowieso. Also das sieht alles wirklich danach aus, als ob tatsächlich, ich meine, was heißt, sieht danach aus, war von Anfang an klar, aber sie machen tatsächlich einen sehr, sehr nachdrücklichen Push in Richtung PS Vita als Companion Device. Natürlich, weil die Vita auch derzeit einfach schlecht immer noch dasteht, was Verkaufszahlen und so angeht. Aber ich glaube, gerade mit solchen Maßnahmen kann man es ganz gut ankurbeln, wie du schon gesagt hast. Etwas billigere Variante der normalen Vita quasi mit etwas billigeren Schirm ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht verkehrt. Gerade eben auch wieder im Hinblick auf ein Companion Device, wenn die Leute sagen, okay, ich will es hauptsächlich haben, weil es eben sich so gut mit der PlayStation 4 irgendwie kombinieren lässt, weil ich dann halt die Möglichkeit habe für Remote Play im eigenen Haus und so ein Kram. Also solche Sachen sind, glaube ich, durchaus ein Grund, quasi sich eine PS Vita zu kaufen und dann eine billigere Variante rauszubringen, ist, glaube ich, ein sehr schlauer Move. Und quasi noch konsequenter mit diesem PlayStation TV kann eigentlich nur gut sein. Also ich finde die Idee auch extrem cool, muss ich sagen. Natürlich hat man dann eben diese Remote Play nicht mehr so richtig quasi über die PlayStation Vita. Das heißt, also man kann nicht einfach mit dem Ding durch die Wohnung laufen, einfach nebenher auf dem kleinen Bildschirm spielen. Aber so grundlegend, wenn man sich schon vorstellt, hat so ein Mehrfamilienhaushalt, mehr Personen Haushalt, zum Beispiel in der Familie oder auch, weiß ich was, einfach nur ein junges Ehepaar oder so ein Kram, glaube ich, kann das eine extrem gute Edition da quasi zu sein, dass man eben die PlayStation 4 auf zwei Fernsehern gleichzeitig nutzen kann, ohne sie umstellen zu müssen, eben über dieses kleine Ding, PS Vita-Spiele auch spielen zu können. Ich meine, auch bei dir ist es ja so, dass du gesagt hast, naja, so richtig interessiert an der PlayStation Vita bin ich nicht, aber dadurch, dass ich gerade PS Plus habe und so viele PS Vita-Spiele auch nebenher im PS Plus sind, sodass ich quasi einfach lohnen würde, schon eine Vita zu kaufen, weil man so viele Spiele umsonst spielen kann. Was heißt umsonst in Anführungsstrichen natürlich, aber jeder weiß ja, wie PlayStation Plus funktioniert. Allein deswegen glaube ich schon ganz interessant, wenn man eben für solche Leute, die eigentlich nicht wirklich an einem Handheld interessiert sind, aber sagen würden, naja, vielleicht würde ich mir trotzdem eine PS Vita kaufen, zum einen wegen Companion für PS4 und zum anderen, weil ich eben so viele Spiele umsonst spielen kann. Für die ist, glaube ich, das Vita TV echt eine super Variante, weil es eben relativ günstig ist, was heißt relativ, ziemlich günstig vergleichsweise. Und gleichzeitig die aber eben nicht abverlangt, dass du wirklich auf einem Handheld spielst, sondern du eben die ganzen Spiele auch ganz normal auf der PlayStation, also auf einem großen Fernseher spielen kannst. Und Vita-Grafik ist ja nun absolut gut genug dafür, um es eben auf dem Fernseher spielen zu können, auch in hoher Auflösung. Von daher insgesamt finde ich insgesamt sehr, sehr schlaue Moves auf jeden Fall von Sony. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann ist, und das geht auch immer mehr in Richtung dieses Gerüchts, was wir schon mal erwähnt haben von der Gamescom, dass es eben ein Bundle mit der PlayStation Vita geben wird, von der PS4. Tatsächlich mit einer, sagen wir mal, Slim-Variante quasi, also mit der 2000er-Variante, die jetzt rauskommt, und auch mit dem PlayStation TV, finde ich, klingt das relativ realistisch. Beide sind relativ günstig im Vergleich, sodass, wenn man sagen würde, man schlägt gerade mal irgendwie 50 Euro rauf. Ich meine, wenn es tatsächlich um die $73, das heißt also so um die, weiß ich was, $75, 75 Euro oder sowas sich dreht, dann könnte man durchaus sagen, für $50 kriegt man das Ganze im Bundle mit der PlayStation 4 zusammen und vielleicht in einem Spiel. So ein Bundle klingt durchaus realistisch, wie ich finde. Und wenn es am 14. November jetzt schon in Japan erscheint, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann zum Launch schon tatsächlich da ist, aber kurz nach dem Launch Bundles mit dem PS Vita TV, kann ich mir durchaus vorstellen. Ist jetzt auf jeden Fall spannend, mal weiterhin beobachten, aber insgesamt war das auf jeden Fall ja doch durchaus eine coole Ankündigung, wie ich finde, und ein relativ schlauer Move, glaube ich, mal wieder von Sony. Da könnte durchaus was draus werden. Also für mich persönlich wieder, wie gesagt, völlig interessant. Ich werde mir das alles nicht kaufen, aber jetzt einfach nur rein von einem Business-Standpunkt aus, glaube ich, war das echt sehr schlau, muss ich sagen. Ja, und wir sind jetzt alle gespannt auf die TGS nächste Woche. Absolut. Ob da nicht noch mehr angekündigt wird oder... Also mit ein paar Sachen, denke ich, kann man schon noch rechnen. Zumindest mal in Third Parties, denke ich. Also ja. Bei der Namco hat auch schon ein Tales-Event angekündigt. Ja, für dich wird die TGS auf jeden Fall spannend. Ja. Mal gucken, am Ende bin ich wahrscheinlich nur enttäuscht. Naja, glaube ich nicht. Wird schon ganz super werden wahrscheinlich. Ja, allein da zu sein, ist aber schon cool. Richtig, genau. Vor allem habe ich ja noch keine Hand angelegt an den neuen Konsolen. Richtig, dann hast du endlich mal PlayStation 4 und Xbox One Controller auch in der Hand und kannst spielen. Und angeblich ist Dark Souls 2 spielbar. Was heißt angeblich, also offiziell angekündigt ja, wurde. Ja, es stand zumindest auf dem Sony, auf dem Sony-Infoblatt, dass Dark Souls 2 auf dem Sony-Booth playable ist. Ja, was awesome sein wird und ich extrem neidisch bin. Macht mich etwas traurig, aber naja. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir in unser Hauptthema über. Wie ich es vorhin schon so angerissen habe, und ich glaube, viel mehr muss man da auch gar nicht zu sagen, wir wollen einfach ein bisschen über den Podcast reden und haben so einige Punkte, die wir irgendwie so ansprechen wollen. Wir werden einfach mal so ein bisschen quatschen. Es gibt, glaube ich, genug zu erzählen. Und insgesamt, glaube ich, ist es vor allem für uns beide auch relativ spannend, weil ich glaube, wir haben uns noch gar nicht so groß Gedanken darüber gemacht, dass wir jetzt tatsächlich schon ein Jahr lang hier sind und auch als wir jetzt nochmal die Folgen durchgegangen sind, um ein bisschen zu gucken, was jetzt so gerade an Themen irgendwie interessant war und einfach nur ein bisschen eben vorbereiten für diese Folge hier, sich nochmal anzugucken, was bislang schon gewesen ist, sind uns auch ein paar Sachen auf jeden Fall aufgefallen, die wir, glaube ich, gar nicht mehr so richtig im Kopf hatten und 25 Folgen ist doch schon eine relative Menge, finde ich, da wir das am Anfang einfach nur so ein Larifari-Nebenher-Projekt war, haben wir es jetzt doch relativ lange durchgezogen und selbst im Angesichte deines Mini-Auswanderns für ein halbes Jahr nach Japan gibt es ja trotzdem einfach, ne, wird der Podcast einfach weitergehen. So wie auch in Belgien weitergegangen ist. Also wir haben schon durchaus einiges quasi dahinter uns. Aber ich denke, wir fangen einfach mal ganz vorne an. Vielleicht kannst du dir mal kurz erzählen, wie wir überhaupt auf unseren Namen gekommen sind, weil das bislang einfach noch nie erwähnt wurde, glaube ich, warum wir heißen, wie wir heißen und wie der Podcast quasi zustande gekommen ist. Kannst du ja mal kurz umreißen. Ich meine, als wir beschlossen haben, diesen Podcast zu machen vor einem Jahr, war es ja auch so die Frage, wie nennen wir uns eigentlich? Und das ist, wie ihr vielleicht denken könnt, gar nicht so einfach, einen schönen Namen zu finden, der nicht irgendwie Videogame-Podcast ist oder, ja, keine Ahnung, irgendwas Offensichtliches. Haben uns dann sehr lange überlegt und das war, glaube ich, vor einem Jahr. Skyrim ist schon länger her, aber ich meine, Skyrim ist bei uns, glaube ich, allen noch ganz gut im Gedächtnis gewesen zu der Zeit. Und dann ist mir halt dieses eine Kochbuch aus Skyrim eben eingefallen von dem, wie heißt der, The Gourmet. The Gourmet, ja, genau. Und das Kochbuch heißt einfach Uncommon Taste. Und ja, das habe ich dann vorgeschlagen. Und am Anfang, glaube ich, war es noch so, ja, Uncommon Taste, passt das so, ist das nicht vielleicht zu spezifisch und so weiter, aber dann ist uns halt eingefallen, Uncommon Taste passt ja eigentlich ganz gut zu uns. Wir haben einen Konsolenspieler in Form von mir, einen PC-Spieler in Form von Merlin, so dementsprechend sozusagen, und also er mag eher westliche Spiele, ich eher östliche Spiele, und wir haben also sozusagen Uncommon in dem Sinne nicht als einen sozusagen extraordinären Geschmack, sondern einfach einen verschiedenen Geschmack, und ich glaube, richtig, der Name trifft uns ganz gut, ist auch noch videospielbezogen, und deswegen haben wir uns dann letztendlich dafür entschieden, und ich bin im Nachhinein auch sehr zufrieden mit dieser Wahl. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Liste, absolut, von anderen Namen gemacht haben, aber ich glaube, die anderen Namen wären nicht halb so gut gewesen wie der, den wir jetzt haben. Nee, absolut nicht. Vor allem, weil es halt eben, das ist so eine Mischung aus allem. Es ist ein netter Inside-Joke. Es ist etwas, was uns beiden quasi, Skyrim war so ein Spiel, das wir beide extrem gerne gespielt haben, so dass wir quasi beide viel damit verbinden konnten mit dem Spiel auch. Wie gesagt, die eigentliche Übersetzung ist natürlich eher ungewöhnlicher Geschmack, ja, aber in dem Fall ist es quasi ungleicher Geschmack, so kann man es auch übersetzen. Uncommon ist eben einfach auch ungleich und das passt auf uns beide, wie du schon gesagt hast, sehr gut. Unterschiedliche Geschmäcker, was Spiele angeht, so ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker. Also ich meine, klar, wir spielen beide gerne Rollenspiele, aber ne? Ja. Du spielst halt eher JRPGs, ich spiele halt eher westliche. Ich bin reiner PC-Spieler, du bist reiner Konsolenspieler, auch wenn sich tatsächlich, und das finde ich ganz spannend auch, im Laufe des Podcasts das so ein bisschen verändert hat. Also ich habe wesentlich mehr Konsole gespielt, hätte ich wahrscheinlich eh, seitdem du hier in der WG gewohnt hast, aber gerade im Zuge des Podcasts habe ich wesentlich mehr Dings auch wieder zu spielen, Konsole zu spielen. Seitdem wir zusammen wohnen, haben wir jetzt auch schon wieder eine Retro-LAN-Party gehabt, was wieder so ein bisschen mehr PC-Spiele quasi wahrscheinlich bei dir bedeutet, ja, hat. Also insgesamt, glaube ich, hat das auch durchaus ein bisschen was für uns verändert und deswegen passte das tatsächlich der Titel extrem gut, ja. Und ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht mehr, was wir so an anderen Titeln hatten. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt, was glaube, so die anderen... Ich glaube, ein Vorschlag war All Your Game Are Belonging to Us. Ja, stimmt. Der war uns aber zu lang. Etwas zu übertrieben und zu lang, ja, genau. All Your Game Are Belonging to Us, richtig. Das wäre aber auch immer noch ein schöner Titel gewesen. Vielleicht wird das irgendwann mal Untertitel. Kündige ich jetzt vielleicht schon an. Ja, auf jeden Fall, genau. Also so ist kennst der Titel du diesen Podcast? Welchen? Uncommon Taste, All Your Game Are Belonging to Us. Wir müssen auch noch so... UCP-Podcast, so weißt du, so UCP, fragen kann man jetzt, ja, der UTP, jetzt geht schon los, und dann halt auch, ja, müssen wir so eine ewig lange Abkürzung machen. Das wäre doch auch nochmal eine schöne Maßnahme, da kann man es super, super bescheuert abkürzen. Ja, genau, also so ist quasi der Name zustande gekommen, aber vor allem auch, wie der Podcast zustande gekommen ist, war... Ja, eigentlich relativ random vor allem auch. Bevor wir quasi unseren Namen suchen mussten wir erstmal auf die Idee von einem Podcast kommen und die Idee kam tatsächlich von meiner Freundin. Joe und ich haben hier, und deswegen haben wir das ja auch schon gesagt, wir hatten auch, glaube ich, diverse Namen mit der Küchenpodcast oder dergleichen, weil quasi die Idee darauf basierte, dass wir einfach oft genug 2 bis 3 oder auch mal 4 Stunden lang einfach, wir haben uns irgendwo in der Küche getroffen im Laufe des Namens, das so, weil irgendwer wollte was zu essen holen, irgendwie einfach mal in der Küche vorbeigelaufen und dann die nächsten 2 Stunden haben wir dann in der Küche verbracht und einfach über Videospiele diskutiert und geredet. Bis dann irgendwann mal meine Freundin halb entnervt quasi angemerkt hat, wenn man das jetzt einfach nur aufnehmen und mitschneiden würde, könnte man direkt einen Podcast draus machen. Ihr müsstet gar nichts mehr tun. Ihr diskutiert eh die ganze Zeit einfach nur 2 Stunden lang über Spiele. Das könnte man so direkt einfach ins Internet streamen und hätte einen Podcast fertig. Und dann haben wir gedacht, naja, stimmt, eigentlich könnte man tatsächlich einen Podcast draus machen. Warum eigentlich nicht? Tatsächlich hat sie nie Credit dafür gekriegt. Also an dieser Stelle jetzt eben hier der Credit. Becker ist schuld und verantwortlich dafür, dass es diesen Podcast gibt. Sie hatte die Idee, ich glaube, selbst wären wir noch nie drauf gekommen. Becker hat mir das halt quasi einfach erzählt und habe ich kurz darauf direkt darauf Joe eine SMS geschrieben, gesagt, hier Joe, lass mal Podcast machen. Und aus dieser fixen Idee, ich meine, von diesen SMS gibt es einige, dieses hier, lass mal das und das machen, ja. Und nie wird was draus. Aber daraus, aus dieser Idee ist tatsächlich was geworden. Und jetzt gucken wir uns an, ein Jahr später haben wir es tatsächlich durchgezogen. Auch wenn wir natürlich in den ersten Folgen oder in der nullten Folge, in der wir sagten, schnell gemerkt haben, dass einfach wie in der Küche diskutieren für einen Podcast hat doch nicht funktioniert. Ja, ein bisschen mehr Struktur braucht man dann leider doch. Ihr habt tatsächlich uns noch nie diskutieren hören, wenn wir einfach wirklich diskutieren. Es ist halt super durcheinander, wir unterbrechen uns ständig und ewig, es gibt halt hitzige Diskussionen, klar, das kann man schon tatsächlich so nicht wirklich ins Internet streamen. Wir hatten auch schon öfter mal den Plan, einfach mal tatsächlich so einen Uncommon Taste Uncut quasi und dann einfach wirklich nur 1,5 Stunden ungeschnitten tatsächlich einfach quasi hochladen. Das haben wir nicht nur, also ein bisschen quasi ist es in den Hintergrund geraten, nicht nur irgendwie, weil es quasi in Vergessenheit geraten ist, sondern hauptsächlich, weil wir, glaube ich, relativ schnell wussten, dass das so wahrscheinlich nicht besonders hörfreundlich ist und nicht wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man selbst nicht mitdiskutieren kann. Ja. Von daher ist es tatsächlich so ein bisschen was anderes. Und vor allem ist es, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Arbeit, als wir uns vorgestellt haben. Also am Anfang haben wir wirklich gedacht, naja, wir nehmen halt unsere Diskussionen auf und damit ist das Ganze dann durch. Aber tatsächlich mit Schneiden und Folge hochladen und Eintrag schreiben und so, da geht ja doch ein bisschen mehr Zeit drauf, glaube ich, als wir am Anfang gedacht haben. Vielleicht können wir es ja mal kurz umreißen, quasi, wie das Ganze läuft. Also eigentlich ist tatsächlich die Vorbereitung gar nicht so wahnsinnig zeitintensiv, finde ich. Einfach, weil man die meisten News nebenher schon mitkriegt. Wir sind beide Leute, die regelmäßig auf Newsseiten sind, die einen groben Plan haben, was in der Zeit passiert ist, und deswegen ist einfach die Vorbereitung nicht so wahnsinnig intensiv, weil wir einfach nebenher. Richtig, die ist Teil des Hobbys. Das Einzige, was wir quasi machen, ist, wenn wir einen interessanten Artikel oder irgendwas anderes finden oder eine interessante News, dann kopieren wir einfach einen Link in den Ordner, den ich bei mir im Firefox habe, oder ich mache das zumindest so. Ich mache das auch so. Genau, wo einfach nur Podcast steht, da wird der Link da reinkopiert und am Ende der Woche geht man quasi einfach mal die Links durch, misst ein bisschen aus und entscheidet sich dann, welche News-Stories man machen möchte. Hauptthema ist ein bisschen zeitintensiver, ein bisschen schwieriger. Im Normalfall diskutieren wir halt eben vorher, was Hauptthema sein kann. Manchmal ergibt es sich, und das wisst ihr ja auch quasi einfach aus den News der Woche, wenn wir was Aktuelles dazu machen können, was passt, dann machen wir das im Normalfall auch. Manchmal, wenn das aber eben nicht der Fall ist, dann wird es wesentlich schwieriger. Wir haben zwar so eine kleine Liste an möglichen Hauptthemen, aber einige davon sind relativ zeitintensiv vorzubereiten, sodass man die nicht irgendwie so am letzten Tag noch entscheiden kann. Einige andere passen vielleicht auch nicht immer unbedingt jede Woche. Sodass es tatsächlich so ist, dass das Hauptthema, glaube ich, dann daran die meiste Arbeit ist. Tatsächlich bereiten wir uns auch dafür meistens jetzt nicht irgendwie 3 Wochen lang vor, aber trotzdem ist es schon so, dass man dafür ein bisschen Zeit braucht, um eben sich nochmal reinzufinden, Argumente zu finden, zu strukturieren vor allem auch. Also ich glaube, die Strukturierung ist somit die meiste Arbeit, die wir dann da dran haben. Beziehungsweise wir diskutieren ja auch immer davor schon so ein bisschen, was interessiert uns eigentlich daran. Und es ist ja nicht so, dass wir in den Podcast reingehen, ohne das Argument des anderen zu wissen. Also es kommt relativ selten vor, dass ein Argument genannt wird, was der andere noch nicht vorher irgendwie mal geäußert hat. Absolut, ja. Also ich hatte am Anfang immer das Gefühl, vielleicht nimmt das so ein bisschen die Dynamik raus. Aber andererseits, wie du schon gesagt hast, wenn wir halt wild durcheinander reden und es nicht verstehen, ist halt, ja, ist nicht schön, dabei zuzuhören. Und ich glaube, es ist schöner, wenn man ein bisschen strukturiertere Diskussion hat und dementsprechend dann auch mehr als Hörer davon mitnehmen kann. Absolut, ja. Zumal wir ja sowieso immer noch trotzdem relativ offen diskutieren, also es ist jetzt ja nicht so, dass wirklich alles durchgeskriptet ist, auch immer noch haben wir... Also wir lesen auf jeden Fall keine Skripte vor, das merkt ihr wahrscheinlich. Nee, absolut nicht, und oft genug schleifen wir auch vom Thema ab, also oft genug haben wir es schon gehabt, wo wir im Nachhinein gesagt haben, na jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, oder das ist oft genug jede zweite Folge. Und entsprechend daran merkt man ja auch, dass wir das dann doch schon komplett frei machen. Aber jeder hat trotzdem so nicht seine Notizen gemacht. Die Punkte, die er auf jeden Fall gerne erwähnen möchte, die ihm wichtig sind. Und auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir diskutieren vorher immer schon ein bisschen. Das heißt also, wir wissen auch ungefähr, was der andere sagen wird, sodass es eben jetzt keine Riesenüberraschung gibt und nicht irgendwie plötzlich dann nochmal eine Diskussion im Podcast an sich darüber, ob, ne, wie valide jetzt dieser Punkt ist oder nicht. Solche Sachen haben wir schon vorher. Ich denke, wenn man es jetzt mal zusammenfassen würde, könnte man sagen, wir haben im Normalfall so im Schnitt 2 bis 3 Stunden direkt vor dem Podcast aufnehmen. Nochmal eine Zeit, in der wir eben aus diskutieren, welche News wir genau reinnehmen wollen, was wir zu den einzelnen News sagen, wer die News übernimmt Und dann eben nochmal diskutieren, okay, entscheid fürs Hauptthema, was genau wollen wir erwähnen, jeder macht sich nochmal Notizen. Also ich denke, 2 bis 3 Stunden ist Minimum, oft genug auch mehr. Also wir fangen öfters mal so gegen Mittag an irgendwie so. Also ich meine, das ist natürlich alles jetzt auch nicht so, dass wir das dann 2 bis 3 Stunden intensive Arbeit, wie erstmal das Geplänkel und Diskussion und wir schleifen auch ab und erzählen uns dann gegenseitig Sachen, die halt ganz interessant sind, die nebenher laufen. Aber so grundlegend ist es schon so, denke ich, dass wir so was ich weiß, wenn wir mittags so anfangen, so um 12 oder 1 ungefähr, dann kann es durchaus trotzdem mal sein, dass wir erst um 5 anfangen aufzunehmen. Also so 3-4 Stunden, denke ich, ist wahrscheinlich Schnitt. Da könnte ich jetzt auch eine interessante Anekdote erzählen. Und zwar ist es einmal sogar so gewesen, dass wir aufnehmen wollten und uns bei der Diskussion zum Hauptthema und so in die Diskussion, in der Diskussion verloren haben, dass wir 4 Stunden irgendwie diskutiert haben und dann so, ja, richtig ausgebrannt waren, dass wir die Folge nicht mehr aufnehmen konnten, weil wir uns dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt ausdiskutiert. Ja, jetzt nochmal 2 Stunden diskutieren? Nee. Tatsächlich, ja, stimmt, das ist schon einmal vorgekommen, hast recht. Dann haben wir uns am Freitag hingesetzt, 4,5 Stunden lang miteinander geredet, um danach zu sagen, okay, jetzt haben wir schon mehr als genug diskutiert, jetzt nehmen wir den Podcast morgen auf. Hat den Podcast, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht irgendwie schlecht getan, also hat ihm keinen Abbruch getan. Das war eigentlich sogar ganz, ganz cool, dass man tatsächlich ein Thema komplett ausdiskutiert hat. Also wie schon gesagt, wir reden vorher über die Themen, wir wissen auch, was der andere als Argument hat, aber wir haben das jetzt nicht so ausformuliert und diskutieren das Ganze vorher wirklich 2 Stunden lang durch, sodass es trotzdem immer noch eine dynamische Diskussion ist und entsprechend kann es durchaus mal passieren, dass man sich drin verliert und dann, ja, hat man so 4 Stunden lang schon diskutiert und sagt dann, okay, jetzt ist eigentlich nicht wirklich noch möglich, dass wir jetzt nochmal den Podcast wirklich aufnehmen. Und man glaubt manchmal nicht, wie lange es dauert, einen Tasty zu finden. Ja, tatsächlich. Das ist tatsächlich auch ein großer Zeitfress am Anfang, wo wir einfach nur so eine halbe Stunde lang anschweigen und beide suchen, was wir jetzt als Tasty haben wollen. Warum das Ding ist, jeder von uns hat irgendwie so im Kopf so, das könnte ich nächste Podcast-Folge als Tasty nehmen und dann hast du es irgendwie nach 2, 3 Tagen wieder vergessen. Genau. Und Mel hatte mal eine ominöse Liste von, ich glaube, 7 oder 8 Sachen. Die irgendwie verschwunden ist. Ja, tatsächlich. Ist völlig unmöglich. Es gibt immer noch 7 oder 8 Tastys, die ich extrem gerne empfehlen würde, aber einfach nicht empfehlen kann, weil ich hab's vergessen. Und ich stolper anscheinend auch nicht mehr wieder drüber. Es sind irgendwelche Websites wahrscheinlich, die ich einmal cool fand und die auch immer noch cool sind, aber auf die ich jetzt nicht regelmäßig gehe, wo ich dann jedes Mal wieder wahrscheinlich denke, wenn ich alle 3, 4 Wochen mal auf die Website gehe, denke ich, oh Gott, das muss unbedingt das nächste Mal empfehlen, habe ich wieder vergessen. Geht leider so schnell. Tatsächlich sehr traurig auf jeden Fall. Ich denke aber auf jeden Fall, um nochmal auf die Zeit zurückzukommen, also wie gesagt, die Vorbereitung finde ich nicht besonders anstrengend und intensiv. Also intensiv ist natürlich schon, aber ich finde sie nicht als besonders, richtig nicht besonders anstrengend. Alles, was nebenher in den News läuft, ich würde denken, wenn das jetzt so wäre, dass wir uns tatsächlich am Ende der Woche hinsetzen und erst dann tatsächlich auch anfangen, uns News rauszusuchen. Dann ist es, glaube ich, intensiver und ein bisschen anstrengender, weil wir dann tatsächlich bestimmt 5, 6 Stunden brauchen würden, um News durchzulesen, News vorzubereiten, Hauptthema vorzubereiten. Aber wie gesagt, die News alleine passieren nebenher, sodass es ein bisschen entspannter ist. Ich glaube, was tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit ist, ist tatsächlich dann die ganze Nachbereitung. Quasi jetzt, ja, du kannst ja, also aufgeteilt ist es quasi so, dass ich derjenige bin, der schneidet. Und Joe derjenige ist, der quasi dann die Folge, also ich lade die Folge dann am Ende noch hoch, wenn ich sie fertig geschnitten habe, was ja einfach dann nur noch Wartezeit ist. Und Joe erstellt dann den Eintrag, fügt die Links ein, sucht die ganzen News-Sachen und so zusammen. Also wir haben es quasi genau da halb geteilt. Und Tatsächlich ist das doch relativ zeitintensiv. Also schneiden ist im Normalfall, und ich schneide schon wirklich nicht wahnsinnig viel, im Normalfall schneide ich sowieso grundlegend gar nichts raus. Also ich schneide zum Beispiel einzelne Wörter raus, Ams, Ös oder so ein Kram, größere Pausen und dergleichen. Aber ich schneide im Normalfall nichts Inhaltliches raus, sodass ich damit schon relativ wenig Arbeit habe. Aber trotzdem ist es im Normalfall so, dass ich ungefähr doppelte Zeit der Aufnahmezeit brauche, um es dann zu schneiden. Also wenn die Folge jetzt so 1,5 Stunden lang ist, brauche ich eigentlich mindestens 3 Stunden, um sie zu schneiden. Ich höre sie halt nebenher immer wieder regelmäßig pausieren und Sachen schneiden. Sodass ich ungefähr dieselbe Zeit brauche, um nochmal zu schneiden, die ich dann eben fürs Gehörte gebraucht habe. Also ich denke, mit ungefähr doppelter Aufnahmezeit kommt man ganz gut hin. Und das ist dann doch tatsächlich relativ viel. Also mit Vorbereiten, mit Effekte reinschneiden und Musik reinschneiden und dergleichen, Folge abmischen und schneiden, bin ich bestimmt jedes Mal halt, wie gesagt, mindestens doppelte Zeit der Aufnahmezeit beschäftigt. Also wenn 1,5 Stunden wahrscheinlich Schnitt ist bei uns, dann mindestens 3 Stunden, oft genug 4. Dann lade ich sie hoch und ich denke, du, wie lange brauchst du ungefähr fürs Erstellen des Eintrags? Das kommt ja drauf an, wie lange die Folge auch war und wie viele Links oder Sachen. Also so ich E3 vorher ewig gedauert. Ich musste halt die Zeit nehmen zu jedem Spiel, das du erwähnst. Und bei 20 Spielen dauert das halt auch ein bisschen. Dann die Links reinfügen, Eintrag zusammen machen. Also je nachdem, ja, 3, 4 Stunden, wenn man das richtig macht. Ja, wahrscheinlich. Also entsprechend ist, glaube ich, das sogar tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit am ganzen Podcast. Also gerade weil die Vorbereitung eben viel aus Diskussion besteht, in der wir einfach Spaß haben, ist dann eben die Nachbearbeitung und der gleiche Kram wirklich halt hauptsächlich Arbeit. Und es ist tatsächlich nicht so, Also ich meine, man kann sich schon denken, aber es ist tatsächlich so, wenn ich am Freitag diskutiere mit Joe darüber und am Sonntag mich hinsetze, um zu schneiden, dann ist das nicht so, dass ich unbedingt mega viel Bock darauf habe, den ganzen Kram nochmal zu hören. Das ist auch spannend auf jeden Fall, weil ich gerade von meinen eigenen Argumenten eben nicht 100% mitkriege. Also ich habe nicht diese Struktur im Kopf, die ich vom Joe im Kopf habe. Bei Joe höre ich halt eben zu, da weiß ich, was er genau gesagt hat wann. Bei mir weiß ich das selbst meistens im Nachhinein nicht mehr, weil ich es eben relativ frei mache. So dass das ganz interessant ist. Und es ist auch ganz schön, immer zu sehen, ob eben die ganzen Argumente gut ineinander greifen, ob wir komplett aneinander vorbeigeredet haben, ob wir einigermaßen auf dem Thema geblieben sind. Aber trotzdem ist es eher Fleißarbeit. Also es ist nicht so, dass ich dann Bock habe, mir jetzt selbst nochmal eine Stunde dabei beim Reden zuzuhören. So spannend ist es dann leider tatsächlich doch nicht. Und bei Joe ist es dann schon interessanter, aber Joes Argumente kenne ich dann alle schon. Ich habe sie ersten Tag vorher gehört. Von daher ist es tatsächlich irgendwie eher, glaube ich, das so der Arbeitsteil des Podcasts. Aber ansonsten ist es tatsächlich relativ entspannt und ich glaube, das ist auch so für Leute, die Podcasts machen wollen. Ich meine, auch wir haben am Anfang eben so angefangen und wenn man jetzt erstmal ins Schneiden reinkommen muss und ins Eintrag erstellen, dann dauert es tatsächlich noch durchaus ein bisschen länger. Also ich bin es natürlich drin, Joe natürlich auch. Aber so grundlegend gibt es da, glaube ich, relativ geringe Einstiegsschwelle. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt als Vergleich den Humoral-Pathologie-Podcast hört, das sind ja so, wir sind ja auch Teil des Tübinger Podcast-Clusters, obwohl ich gehört habe, wir sind letztens irgendwann mal rausgeflogen, aus irgendwelchen Gründen. aber auf jeden Fall sind wir ja Teil des Tübinger Podcast-Clusters, bestehend aus uns und der Humoral-Pathologie. Und die haben sich tatsächlich am Anfang relativ teuer quasi Equipment angeschafft. War jetzt nicht irgendwie, weil sie das Gefühl hatten, sie müssen es dringen, sondern weil es einfach war, sie hatten da Lust drauf. Aber sie haben halt eben einen Mischpult quasi da. Sie haben einen Live-Verstärker, sie haben vier professionelle Mikrofone und dergleichen. Das heißt also, die haben, glaube ich, schon bestimmt 200 bis 300 Euro investiert, um eben den Hörgenuss zu erzeugen, den sie eben haben. Aber um jetzt quasi mal zu zeigen, dass es quasi theoretisch auch anders geht, also diese Einstiegsschwelle existiert nicht unbedingt für jeden. Ich glaube, Joes Headset hat 15 Euro gekostet. Oder 10, ich weiß nicht mehr. Oder 10, ja, auf jeden Fall sehr, sehr billig. Mein Headset ist ein Stück teurer gewesen auf jeden Fall, aber es ist halt mein normales Gaming-Headset, das ich mir eben damals fürs Game gekauft habe. Ich glaube, es sind 60, 70 Euro, die ich da bezahlt habe, aber es war jetzt eher für mich eben eine Nebenher-Investition. Ich meine, so ein professionelles Mikrofon, da hat man ja nicht unbedingt Verwendung für ein gutes Gaming-Headset auf jeden Fall. Und wir nehmen halt mit Audacity auf. Das heißt also, umsonst Programm, audacity.org, da findet man das Ganze, oder was nett, ich weiß nicht genau, wir können da mal einen Link reinpacken, ist Open Source, komplett umsonst, relativ einfach zu bedienen, hat alle Funktionen, die man braucht, super tolles Programm, funktioniert auf jeden Fall astrein und wir nebenher haben wir halt einfach Skype, also wir skypen, jeder nimmt seinen Teil der Folge auf. Joe schickt mir dann seinen Teil und ich schneide es zusammen und das war's. Also was Hardware und Software angeht, ist das tatsächlich enorm billig eigentlich, das Ganze. Ja, das Einzige ist halt auch die Domain halt, wenn man eine haben möchte, kostet halt ein bisschen, aber das ist genau. Dann auch ja, vernachlässigbar, selbst als armer Absolut, Student. Also ich glaube, wir bezahlen im Jahr für unsere Domain 15 Euro. Ja. Wir laden alles über archive.org hoch. Das ist eine Webhosting-Plattform, in der man eben umsonst hosten kann. Kann gut sein, dass wir das irgendwann nochmal wechseln müssen. Und ich glaube, das war der nächste Schritt quasi, der uns vielleicht nochmal Geld kosten könnte, wäre eben, wenn wir dann irgendwann zu viele Zugriffe haben und vor allem auch zu viele Folgen, dann kann es durchaus sein, dass wir dann einfach nochmal eine andere Hosting-Plattform finden müssen und gegebenenfalls uns auch einen Server anschaffen müssen mit Bandbreite. Aber derzeit jetzt nur für den Start, wie gesagt, läuft auch das Hosting komplett über eine Seite, die das umsonst macht. Das heißt, also vom Prinzip her ist es wirklich kostenintensivmäßig enorm billig. Und außer ein bisschen Einarbeitungszeit ist das eigentlich alles relativ schnell und einfach gemacht, würde ich behaupten. Und wie gesagt, ja, die Domain halt, aber da wir ja auch Tumblr als Grundplattform trotzdem nutzen, kann man natürlich auch einfach die .tumblr-Adresse nehmen. Wir haben jetzt uns halt die Domain gesichert, auch grundlegend, weil wir die wahrscheinlich in Zukunft noch brauchen werden, aber wie gesagt, das sind 15 Euro im Jahr, also das ist quasi nichts. Ich denke, die Investition wird wohl jeder tätigen können, ja. Dem es dann wert ist und dann passt das einigermaßen. Also es ist tatsächlich eine relativ geringe Einstiegsschwelle. Ich würde sagen, ja, jetzt haben wir relativ viel über die Technik geredet und wie wir mit dem Ganzen umgehen. Ich würde sagen, dann starten wir vielleicht ein bisschen ins Inhalt. Also wir wollen natürlich auch ein bisschen darauf eingehen, was so für uns quasi so die Highlights des letzten Jahres waren und vielleicht auch so ein paar Sachen, die wir vielleicht im Nachhinein etwas anders oder besser gemacht hätten. Du kannst aber mal loslegen, was war denn so deine Lieblingsfolge? Wahrscheinlich, das ist ja hauptsächlich abhängig vom Hauptthema, ne? Ja, also ich glaube, einer meiner es ist immer schwierig zu sagen, die Lieblingsfolge, aber ich glaube, ein Hauptthema, das ich wirklich noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe und das, wo mir diese Diskussion auch extrem gut gefallen hat, war die Folge zu Immersion. Ja. Ich glaube, das war so die Folge, wo ich zuerst das Gefühl, wir reden jetzt wirklich über ein Konzept, das ja zwar oft verwendet wird, aber irgendwie recht selten, sage ich mal, klarer definiert wird, was man damit meint und welchen Einfluss das wirklich auf uns hat. Und ich hatte wieder wirklich das Gefühl, dass es wirklich mal etwas Neues in dem Sinne. Also, das ist auch das, was wir irgendwie wollen. Wir wollen ja auch nicht nur Also wir wollen ja anders als viele anderen Magazine nicht nur einfach über Spiele und sie reden und sie bewerten und so weiter, sondern wir wollen ja auch irgendwie immer ein bisschen über das Medium an sich, also ein bisschen rausgehen und über das Medium an sich reden. Und ich glaube, das ist bei der Immersion-Folge extrem gut gelungen. Ich fand die damals schon beim Aufnehmen extrem spannend und interessant und habe gedacht, das ist wirklich so eine Folge, die ich auch als Hörer super gerne hören würde. Und ich glaube, das ist so die Folge, die, glaube ich, am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat, auch im Nachhinein. Ja, absolut. Aus? Ich glaube, da kann ich mich also absolut einschließen. Ich habe natürlich auch noch so ein paar Runner-Ups so ungefähr, also ein paar andere Folgen, die ich definitiv auch noch super spannend fand. Aber du hast auf jeden Fall recht, also diese Immersion-Folge, das Gefühl, es ist so ziemlich kondensiert das war, was wir quasi eigentlich machen wollten mit diesem Podcast. Das schafft man natürlich nicht jedes Mal, ist auch abhängig vom Hauptthema. Oft genug gibt es natürlich auch noch andere Probleme, warum das nicht ganz so gelingt. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, gerade bei der Immersion-Folge ist es genau das gewesen, weswegen ich diesen Podcast machen wollte. Das war so die Art von Thema, die Art von Diskussion auch, die ich mir darunter vorgestellt habe. Und eben auch die Art von Diskussion, die wir halt im Idealfall quasi, wenn wir eine ideale Diskussion haben, privat auch, dann ist es quasi auch so eine Art von Diskussion und auch so ein Thema, das eben auch so schön gut diskutierbar ist und was eben auch so interessant ist, wie du es gerade schon gesagt hast, ist halt so ein Thema, ich glaube, jeder kann da irgendwie was mit anfangen, aber wenige Leute haben sich wirklich konkret darüber Gedanken drüber gemacht, mal eine Definition zu finden und dergleichen, war wirklich extrem spannend, fand ich. Von daher würde ich mich, glaube ich, da echt einfach anschließen, was eben so fast die Lieblingsfolge, also Lieblingsthema angeht. Definitiv auch eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, war natürlich die Kunst- und Videospielen-Folge. Ja, das war ähnlich wie die Immersion-Folge. Ich habe das Gefühl, die Immersion-Folge hat noch ein bisschen besser funktioniert, da fand ich die Diskussion noch ein bisschen spannender. Vielleicht auch, weil das Thema nicht ganz so abgedroschen war. Wahrscheinlich auch, weil das eine spätere Folge war und wir natürlich mit der Zeit auch immer, sag ich mal, besser und routinierter geworden sind. Die Kunst- und Videospielfolge war, glaube ich, relativ am Anfang noch. Relativ früh auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die Sache ist auch einfach die, dass bei Kunst- und Videospielen ich das Gefühl hatte, dass es natürlich ein spannendes Thema ist und es auch gut war, darüber zu reden, aber für mich persönlich war es ein Thema, über das ich schon oft genug geredet hatte. Also kein Thema, das jetzt für mich besonders neu war oder dergleichen, sondern eher ein Thema, das ich jetzt halt einfach schon oft genug quasi in Diskussionen hatte, auch mit anderen Leuten. Und bei der Immersion-Folge war es tatsächlich so, dass es echt viel Spaß gemacht hat, darüber zu reden, weil es das erste Mal war, dass ich eben auch konkret darüber geredet habe, mir konkret Gedanken darüber gemacht habe. Von daher war, glaube ich, war die noch ein bisschen spannender. Und eine Folge, die mir auch persönlich sehr am Herzen lag, war die Folge, wo wir über Retro-Spiele geredet haben. Beziehungsweise eben diese Retro-Welle, inwiefern man eben alte Spielkonzepte in neuen Spielen wiederfindet und dergleichen. Das war auch eine sehr frühe Folge. Also das war eine der, ich glaube ich, Folge 4 oder 5. Also eine der ersten auf jeden Fall. Und trotzdem auf jeden Fall immer noch bis heute eigentlich eine meiner Lieblingsfolgen, glaube ich, weil einfach das Thema mir auch sehr am Herzen lag und mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ist aber auch gleichzeitig eine von den Folgen, und da können wir vielleicht ein bisschen übergehen, bei denen ich, glaube ich, im Nachhinein noch ein paar andere Dinge erwähnt hätte, die ich vielleicht, wo ich quasi das Gefühl habe, da hätte man die Diskussion noch besser machen können. Ich glaube, die, bei der mir das am meisten quasi so aufgefallen ist, und so ein bisschen Selbstkritik muss ja auch erlaubt sein, ist einmal die Folge, die wir über Cinematics gemacht haben. War eine der neueren. Gerade da habe ich aber das Gefühl gehabt, da haben wir uns ein bisschen sehr in gewissen Dingen verrannt, und ich habe im Nachhinein auf meinem Zettel dann noch so 3-4 Sachen gefunden, die ich eigentlich unbedingt erwähnen wollte, die ich letztendlich nicht erwähnt habe. Also so einfach, ich meine, das hat man immer, so 1-2 Punkte, aber gerade auch Punkte, die mir ganz wichtig waren, eigentlich, wo ich mich nachher ein bisschen geärgert habe, weil ich einfach nicht konkret irgendwie mehr darauf geachtet habe im Zuge der Diskussion, dass ich das unbedingt erwähnen wollte. Und vielleicht auch jetzt von den aktuelleren Folgen die Videospiele in der Öffentlichkeit. Ja, also eigentlich das die Folge mit dem letzten großen Hauptthema auch vor der Gamescom. Richtig, ja. Ja, da hatte ich auch das Gefühl, dass das Thema gibt sehr viel her. Also ich glaube, das Problem war einfach, dass wir das Thema sehr breit gelegt haben, und wir haben ja auch sehr lange diskutiert, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da so viele Themen miteinander reinspielen, dass ich immer noch das Gefühl hatte, da hat so viel gefehlt irgendwo. Ja. Also nicht, dass die Folge jetzt schlecht war, aber ich habe trotzdem auch das während der Diskussion das Gefühl gehabt, wir haben jetzt schon sehr lange geredet, aber irgendwie fehlen mir da noch ganz viele Punkte, die ich eigentlich noch erwähnen wollte oder die Erwähnungen bedürft hätten. Glaub, da haben wir uns einfach mit dem Scope des Themas einfach ein bisschen verschätzt. Auf jeden Fall. Das ist genauso eine Folge, bei der es, glaube ich, auch der Fall ist, wo eben, wo wir am Anfang, glaube ich, fast ein bisschen zu wenig Struktur hatten und ein bisschen zu wenig quasi über eben Einschränkungen und spezielle Themen geredet haben. Also ich glaube, wir wussten beide schon ungefähr, was wir machen wollten, aber ich glaube, wir haben auch unterschätzt, dass wir sowas, wenn man zum Beispiel sowas sagt, okay, wir diskutieren erstmal die staatliche Seite und machen dann was anderes, dass man allein mit der Seite schon ungefähr eine Dreiviertelstunde diskutieren verbringen kann. Ich glaube, es war ja sogar die Seite, die so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist im Nachhinein. Also tatsächlich, da habe ich auch das Gefühl gehabt, da hätte man mehr einschränken müssen, und da war die Diskussion dann ein bisschen zu offen, und mir haben auch ein paar Sachen gefehlt auf jeden Fall. Ja, jetzt quasi die nächste logische Frage so ein bisschen. Die Frage ist quasi, was hat sich ein bisschen verändert für uns im Zuge des Podcasts? Das war eine Frage, die du vorhin gestellt hast und die ich extrem spannend fand und wo ich auch spontan was zu sagen konnte. Ich glaube, du auf jeden Fall auch. Du kannst einfach mal loslegen. Was hat sich denn für dich verändert durch diesen Podcast? Das ist jetzt also die Frage, wenn man sich mehr mit Videospielen beschäftigt, wie wir schon gesagt haben, das ist eine Sache, die eh unser Hobby war. Also kann man sich schon denken, dass es jetzt nichts war, was jetzt plötzlich aus heiterem Himmel kam, wir jetzt plötzlich angefangen haben, uns mit Sachen zu beschäftigen, die uns vorher nicht interessiert hätten. Aber ich glaube, man kriegt schon eine etwas andere Perspektive, gerade wenn man eben auch so eine Diskussion ausformuliert und sich Gedanken macht, was man genau mit reinnehmen möchte. Das ändert schon ein paar Sachen, oder? Ja, definitiv. Also ich meine, ich habe ja auch schon mit Merlin oft gesagt, also zu Merlin oft gesagt, ich meine, wir haben uns ja auch vorher immer mit den aktuellen News beschäftigt und Next-Gen-Konsolen, blabiblub. Und ich habe ja auch gesagt, also E3 war ich ja die letzten Jahre immer live dabei, bei allen Pressekonferenzen und so weiter. Aber man kriegt trotzdem wirklich, wie Merlin jetzt schon gesagt hat, eine ganz andere Perspektive auf diese Dinge. Also man liest eine News auch heutzutage anders. Man ist auch durch den Podcast eher geneigt, auch vielleicht News zu Sachen zu lesen, die vielleicht, sage ich jetzt mal, aus dem eigenen Biotop heraus irgendwie erst wichtig sind. Also zum Beispiel würde ich halt sagen, ich als Konsolenspieler, keine Ahnung, eine News wie Steam macht Family Sharing hätte mir vor 2 Jahren nicht mehr am Arsch vorbeigehen können, als dass in China ein Sack Reis umfällt. Das ist schön für PC-Spieler, aber die News hätte ich nicht angeklickt, weil sie mich nicht interessiert hätte oder sie mich nicht betroffen hätte. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einen breiteren Blick auf jeden Fall, auch was interessante News angeht. Ich lese News mittlerweile anders, ich sehe sie auch anders. Ich versuche mir dann auch, wenn ich jetzt News lese, nicht nur so, ja, finde ich gut, finde ich scheiße. Und ich habe auch das Gefühl, ich überlege dann auch schon irgendwie, wie würde ich da jetzt argumentieren, warum ich das jetzt gut finde und warum eher schlecht. Und formuliere das auch ein bisschen mehr in meinem Kopf aus, in der Erwartung, dass ich dieses Thema wahrscheinlich im Podcast mit Merlin besprechen möchte. Es ist auch sehr interessant zu sehen, dass man eben auch in diesen Hauptthemen, also viele von den Hauptthemen sind ja auch Themen, die schon diskutiert werden, seit es Videospiele gibt oder seit Videospiele groß geworden sind. Ich meine, PC, Konsole, Mobile Gaming, das ganze Zeug, Videospiel, Fachpresse. Man hat natürlich als Spieler immer schon seine Meinung dazu gehabt, aber man hat selten irgendwie, selbst in Foren, selten die Möglichkeit oder die Zeit gehabt, wirklich sich mal Zeit zu nehmen, das wirklich Ganze mal für sich selbst zu reflektieren und zu strukturieren. Und ich habe halt mittlerweile das Gefühl, auch in Diskussion mit, also außerhalb des Podcasts, dass ich natürlich dadurch, dass ich in vielen Themen jetzt durch den Podcast auch eine sehr viel strukturiertere Meinung sozusagen habe, dass das Ganze, auf jeden Fall meine Argumentation auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen hat, auch in diesem Bereich. Also man merkt, man hat sich schon viel mehr Gedanken darüber gemacht und macht sich nicht erst Gedanken darüber, wenn man darüber diskutiert, sondern wir haben halt die wichtigen Themen, um die es momentan geht, alle schon besprochen und man kann dann immer wieder sozusagen auf seine eigenen Aussagen irgendwie verweisen. Und ich glaube schon, dass ich mittlerweile da so eine andere Beziehung, eine tiefere Beziehung wirklich zum Medium gefunden habe als vorher. Ja, absolut. Also 2 Sachen. Also zum einen natürlich, das ist so eine Sache, die ich glaube ich vorhin auch noch fast vergessen habe zu erwähnen. Wie du schon gerade gesagt hast, also für dich hat sich zum Beispiel in dem Sinne jetzt nicht verändert, dass es zum Beispiel die E3 jetzt gab und du dich damit beschäftigt hast. Für mich zum Beispiel war das das erste Mal, dass ich irgendwie konkret das Gefühl hatte jetzt, wie du schon gesagt hast, grundlegend ist es bei mir auch so, dass ich natürlich mich mit News beschäftige, die mich vorher nicht groß interessiert hätten. Und ich beschäftige mich auch auf eine andere Art und Weise mit News. Ich lese News, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, aber die für mich persönlich völlig irrelevant und langweilig sind. Ich mache mir mehr Gedanken über News, mache mir schon Gedanken, wie man drüber reden kann, was ist für mich daran jetzt wichtig, was finde ich gut, was finde ich schlecht und so. Trotzdem war es das erste Mal, dass es mir wirklich richtig aufgefallen ist, dass ich mit dem Thema wirklich anders umgehe, bewusst war eben zur E3. Als ich dann tatsächlich da gesessen habe, live die E3-Pressekonferenzen geguckt habe, das war natürlich jetzt quasi die kleinere Sache. Ich glaube, das hätten wir auch gemacht, wenn wir den Podcast nicht geguckt hätten, weil wenn du sie geguckt hättest, hätte ich mich wahrscheinlich einfach dazugesetzt aus Spaß. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich schon während wir die Pressekonferenzen geguckt haben, war ich viel aufmerksamer, habe nebenher einfach schon quasi mental Notizen gemacht. Ich glaube, ich habe auch so nebenher Notizen gemacht. Habe mich auch allgemein schon viel mehr mit der E3 überhaupt allgemein beschäftigt und einfach auch viel intensiver mich wirklich einfach die ganze E3 verfolgt. Also ich glaube, habe noch nie aktuell mich so intensiv mit E3 beschäftigt, so viele Spiele gesehen, auch Spiele, die mich gar nicht interessieren, sondern die einfach nur groß und wichtig waren quasi in dem Moment. So viel auf die News geachtet und dergleichen. Also ich habe erstmal das Gefühl gehabt, diese E3, diese paar Tage E3, habe ich mich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, dass ich eigentlich fast nichts anderes gemacht habe in meiner Freizeit. Und das war schon auf jeden Fall eine riesen Umstellung für mich. Also was heißt Umstellung nicht in dem Sinn, aber es war einfach spannend neue zu sehen, Erfahrung. Dass man jetzt, eine absolut neue Erfahrung, eben sich damit zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, würde ich auch im Nachhinein sagen, das war auch definitiv eine meiner Lieblingsfolgen. Diese E3-Folgen nicht unbedingt, weil inhaltlich war es natürlich auch spannend, aber einfach, weil es für mich extrem viel Spaß gemacht hat, sich eben mal so intensiv mit so einer Messe auseinanderzusetzen und schon so viel Zeit quasi auch damit zu verbringen und dann auch so viel darüber zu reden. Ich meine, wir haben insgesamt halt 4 Stunden E3-Coverage quasi gehabt. Ich glaube sogar mehr, 4,5 Stunden. Ja, und danach waren wir auch dementsprechend erstmal... Richtig, da war dann auch erstmal die Luft raus, aber trotzdem was cool, das jetzt mal gemacht zu haben, so ungefähr. Und natürlich dann einfach die Sache, dass... ja, also ich glaube, als ich dann auf der Gamescom war und festgestellt habe, was jetzt alles auf meiner Liste steht, was eigentlich nur Podcast-relevant ist, ist mir schon aufgefallen, ich habe zwar gesagt, ich meine natürlich, ich war privat auf der Gamescom und ich wollte da auch privat hin, hatte da Bock drauf, habe aber auch schon am Anfang gesagt, wahrscheinlich, weil es eben relativ ungünstig für mich gelegen war eigentlich, wäre ich wahrscheinlich nicht gefahren, wenn es nur ums Private gegangen wäre. Und als ich dann auf der E3 war, war es dann doch schon so, auf der Gamescom. War es am Anfang schon so, dass ich gedacht hätte, ich hätte ungefähr 50-50, aber es war schon so, dass ich fast 80-20 hatte, was quasi Themen angeht und Dinge angeht, die ich unbedingt sehen wollte, und zwar 80% für den Podcast. Viele Sachen, die ich mir angeguckt habe, waren wirklich rein nur für den Podcast, und ich glaube, das war auch nochmal so eine Sache, wo ich das erstmal gemerkt habe, das hat jetzt plötzlich direkte Auswirkungen auf mein Privatleben quasi, weil ich jetzt privat quasi auf der Gamescom bin, aber trotzdem die meiste Zeit mit Dingen verbringe, die ich mir für den Podcast angucke. War auch mega spannend. Es war extrem spannend, sich auch nicht einfach nur hinzugehen, ein Spiel zu spielen, zu vergessen und weiterzugehen, sondern danach, ich hatte halt ein kleines Notizbuch dabei und ich habe halt, keine Ahnung, 15, 20 Seiten von diesem Notizbuch vollgekrickelt. Mit Notizen, mit Anmerkungen, mit wichtigen Punkten und so ein Kram. Alles Dinge, die halt für mich in dem Moment relevant waren, weil ich wusste, ich würde sie wahrscheinlich sonst vergessen. Ich meine, 2 Tage lang Overkill und ständig und ewig von allen Seiten zugebrüllt werden, überall Trailer sehen, Gameplay, selbst spielen und sowas. Da geht, glaube ich, sonst viel verloren. Das heißt, ohne die Notizen, glaube ich, hätte ich die Hälfte nur noch gewusst von dem, was ich gesehen habe. Aber es war auch cool, sich dann eben mal mit dieser Art Einstellung an so ein Spiel ranzusetzen oder mit dieser Art Einstellung in so ein Kino reinzusetzen und sich eben eine Gameplay-Demo anzugucken, mal nicht nur darauf zu achten, wie es gerade aussieht, wie es sich anfühlt, sondern eben konkret darauf zu achten, was sieht man an neuen Details, was hat man vorher noch nicht gesehen vielleicht, wie sieht das Gameplay aus, wie läuft's, derart Sachen. Das ist schon eine ganz andere Wahrnehmung, als ich sie vorher gehabt habe. Und ich glaube, das hat für mich so auch nochmal gezeigt, okay, seit dem Podcast gehe ich doch schon ganz anders mit dem Medium um. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist eine sehr schöne Erfahrung auch zu sehen, dass man vorher eigentlich schon jemand war, der sich da ein bisschen intensiver mit dem Medium auseinandergesetzt hat, aber dass es jetzt noch viel mehr der Fall ist. Und dass ich jetzt schon viel öfter auch das Gefühl habe, dass man halt, wenn ich mit anderen Leuten diskutiere, dass es halt Themen sind, die ich gegebenenfalls schon mal im Podcast hatte oder über die wir schon mal geredet haben. Und das verändert schon ein bisschen die Sichtweise und macht extrem viel Spaß. Also man hat wirklich das Gefühl, man kann wesentlich fundierter seine Meinung auch kundtun zu den einzelnen Themen, weil man eben sich auch schon viel mehr Gedanken darüber gemacht hat und nicht einfach nur spontan da sitzt und sagt, jetzt gerade denke ich so und so. Sondern man weiß schon, okay, man hat schon mal darüber diskutiert, man weiß schon, worum es quasi letztendlich für einen persönlich im Hauptteil geht. Und das ist schon wirklich echt eine tolle Erfahrung gewesen. Das ist auch so, dass das, was quasi so die große Belohnung am Ende des Tages ist, dass man quasi wirklich, es ging mir von Anfang an um die Diskussion in den Hauptthemen, es ging mir um die Art von Diskussion, die wir zum Beispiel bei Immersion hatten. Die sind auch genauso befriedigend und belohnend quasi, wie man sich das am Anfang vorgestellt hat. Also das ist tatsächlich eine extrem coole Erfahrung gewesen, wie ich finde. Und dadurch hat sich tatsächlich recht viel verändert. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie, also ich glaube, es ist nur so ein großer Unterschied, dass wir eben keine Reviewer sind, ja, oder dergleichen. Ich glaube, wenn ich ein Spiel die ganze Zeit, also auf der Gamescom stehen und sich nebenher einfach mental Notizen machen und viel aufmerksam und intensiver auf Details achten und sich eben nicht einfach nur die ganze so genießend anzugucken, war schon ein Unterschied. War jetzt für mich aber eher peripher. Es war trotzdem immer noch eine sehr spannende Sache. Ich glaube, wenn ich tatsächlich jetzt irgendwie so ein 40, 50, 60 Stunden Rollenspiel intensiv spielen müsste, aber durchgehend aufmerksam sein müsste, ich glaube, das würde für mich schon wesentlich mehr an meinem Hobby verändern, als es jetzt hier bei uns der Fall ist. Also unser Hobby ist immer noch Spielen. Und really, über Spiele, ja, reden ist etwas, was nebenher passiert, aber die Art und Weise, wie ich Spiele verändere, das vom Prinzip her eigentlich nicht. Zumindest nicht wirklich. Klar fallen mir gewisse Dinge mal auf, aber ich spiele trotzdem ganz normal frei, ohne irgendwie mir jetzt selbst groß Gedanken über das zu machen, was ich da in dem Sinne tue. Und entsprechend, glaube ich, hat das jetzt in der Hinsicht eigentlich nicht so viel verändert. Ich glaube, es ist auch das Angenehme daran. Also zumindest das hat sich jetzt irgendwie nicht groß bei mir verändert. Ich glaube, das wäre das, was ich, glaube ich, jetzt am negativsten finden würde. Oder potenziell zumindest, wenn ich mich damit auf diese Art und Weise beschäftigen müsste. Ja, also ich glaube, da kann ich dir zustimmen. Also ich glaube, ich spiele auch noch immer so wie immer halt. Also ich versuche da auch gar nicht irgendwie groß, jetzt seit dem Podcast irgendwie objektiv an Spiele ranzugehen, weil ich das halt nicht tue. Ja. Ich spiele einfach Spiele, wenn sie mir Spaß machen, und spiele sie auch so, wie ich sie spielen möchte, und habe mich da auch noch nie irgendwie jetzt irgendwie an den Gedanken dran verschwendet, ich müsste das Spiel jetzt anders spielen, weil ich einen Podcast mache. Also ich finde das auch so ganz gut so. Ich glaube, richtig Spiele zu testen, ich meine, klar, es kommt natürlich immer darauf an, was du von dir selbst erwartest, wenn du wirklich so ein Spiel testest. Ja. Das wäre vielleicht auch so ein Thema, was wir mal besprechen können, aber ich glaube, es ist wieder ein schwieriges Thema, wenn man keinen Tester kennt. Ja, also ich glaube, man ist immer noch, oder ich bin halt immer noch Spieler, so wie ich früher war. Es ist nur so natürlich, dass man über bestimmte Themen redet, die jetzt nicht also die nicht spezifisch auf ein Spiel ausgelegt sind, sondern einfach irgendwie so allgemein in der Branche vielleicht dir dann auffallen beim Spielen. Also gibt es irgendwie so Sachen, ich meine, wir sind ja auch durch dieses Thema Gewalt auf Videospiel gekommen, auch durch Tomb Raider. Ich meine, das fällt ja beim Spiel halt auf. Es ist ja nicht so, als müsstest du jetzt extrem drauf achten, das siehst du halt einfach. Und dann merkst du halt, wie du das dann auch in die aktuelle Debatte dann halt einordnen kannst. So, ich glaube, was sich vielleicht für mich vielleicht verändert hat, ist, dass ich zumindest mittlerweile manchmal so das Gefühl habe, ich möchte Spiele mittlerweile näher zum Launch spielen, weil ich das Gefühl habe, ich möchte irgendwie auch näher an bestimmten Debatten da dran sein, wenn sie gerade aktuell zu einem Spiel laufen. Also ich glaube zum Beispiel The Last of Us war so ein Spiel, normalerweise früher habe ich auch länger auch mal gewartet, dass ein Spiel vielleicht auch für ein bisschen weniger Kohle zu kaufen ist, aber ich meine, klar, The Last of Us war ein mega gehyptes Spiel, aber auch generell, ich wollte nicht gespoilert werden, ich wollte irgendwie mitreden, wenn es dann um diese ganzen Sachen ging, das Ende, blabiblub. Also vielleicht hat sich das dahingegen ein bisschen verändert, aber ich glaube nicht, dass das ein großer negativer Punkt ist. Ich meine, kostet mich vielleicht ein Nö. bisschen mehr Geld, aber passt schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat sich bei mir in der Hinsicht noch nicht so wirklich verändert. Spiele zum Launch-Spielen sind sowieso immer konkrete Spiele. Und ich bin als PC-Spieler ja sowieso ein bisschen bevorteilter quasi. Ich meine, im Normalfall, selbst bei großen Spielen, kann man mit so nach 1 bis 2 Monaten mit einem Steam-Sale rechnen. Ich weiß, dass ich damals Skyrim zum Beispiel, das kam ja im November raus, ich habe es im Januar 30%, nee, 33% reduziert gekauft. Also für, nee, 66% reduziert, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich es letztendlich für knapp 30 € gekauft, was ja schon fast die Hälfte war, also müssen es so 33% gewesen sein. Das heißt, da habe ich natürlich einen etwas größeren Vorteil, weil ich eh nicht lange warten muss im Normalfall, bis Spiele im Sale sind. Und die Spiele sowieso zum Launch schon billiger sind. Trotzdem glaube ich, hat sich das in der Hinsicht nicht so groß verändert. Ich glaube, was sich bei mir ein bisschen verändert hat, ist, dass es durchaus mal Spiele gibt, die ich vielleicht früher nicht unbedingt gespielt hätte, die ich jetzt gerne spielen möchte. In der Hinsicht hat sich vielleicht doch so ein bisschen was an meinem Spielen an sich geändert. Ich bin jemand, der dann die großen Rollenspiele kauft und sich mit denen dann irgendwie ein halbes Jahr lang beschäftigt und bin eigentlich niemand, der jetzt wirklich super viele Spiele spielt, dadurch, dass ich auch einfach einen sehr, sehr, sagen wir mal, nicht eingeschränkten, aber einen recht spezifischen Geschmack auch habe von Dingen, die mir sehr gut gefallen. Und ich dann auch jemand bin, der hauptsächlich diese Dinge konsumiert, auch wenn andere Dinge mir durchaus Spaß machen. Durch den Podcast habe ich manchmal das Gefühl, dass ich doch durchaus ein paar Spiele habe, die ich jetzt gerne habe, also die ich durchaus trotzdem auch deswegen spielen werde und auch spielen will, zum Beispiel, weil sie eben bekannt dafür sind, dass sie besonders cineastisch sind, dass sie besonders kunsthaft sind oder dergleichen, weißt du, also so Dinge, die quasi für mich wieder medienmäßig relevant sind oder die für mich medienmäßig interessant sind, Spiele, die sind dann doch Spiele, die ich durchaus dann irgendwie quasi in Betracht ziehe zu spielen und dann auch eher mal spiele und mir auch eher mal kaufe. Einfach weil ich ja halt das Gefühl habe, es sind Spiele, die eben die für die Branche relevant sind. Früher habe ich halt, war es natürlich trotzdem für mich ein Interesse, zum Beispiel, wie kunsthaft ein Spiel ist oder wie sehr ein Spiel Kunst ist, aber das war für mich einfach ein peripheres Interesse, als dass ich mich damit auch beschäftigen konnte, ohne das Spiel selbst gespielt zu haben. Heutzutage, wo wir über viele dieser Themen diskutieren, habe ich das Gefühl, ich wäre gerne selbst persönlich informiert über das Spiel und würde es deswegen gerne selbst spielen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, so geht's mir mit BioShock Infinite zum Beispiel. Ja, siehst du? Also, das sind halt so Sachen, wo man das Gefühl hat, okay, früher war es relativ egal, ob die ganze Spieling-Welt gerade über ein Spiel unglaublich viel reden, das hypt. Wenn es mich nicht interessiert, interessiert es mich nicht. Heutzutage denke ich, okay, vielleicht sollte es mich trotzdem interessieren, weil es mich eben nicht unbedingt spielerisch interessiert, sondern eben aus einem rein informellen Interesse, weißt du, für einen Podcast. Das gibt es durchaus auch. Was jetzt aber kein Nachteil ist. Ich meine, dadurch spiele ich ein bisschen Diverse. diverser, genau. Also habe ein bisschen, glaube ich, mehr Genres auch, die ich quasi in Betracht ziehe zum Spielen. Und ich glaube, das kann ja eigentlich an sich nicht schaden. Also mir macht das, also nichts, was ich bislang irgendwie negativ irgendwie jetzt anmerken würde. Aber ich glaube, das ist noch so Ich meine, man info also was heißt, man informiert sich mehr. Das haben wir ja schon gesagt, dass wir uns genauso informieren wie früher auch. Und man achtet vielleicht auch mehr auf so diese kleineren Ankündigungen, Trailer. Ich meine, du hast ja diesen Gamescom-Moment gehabt mit Murdered Soul Suspect zum Beispiel. Ja. Solche Sachen einfach. Da fallen einem vielleicht auch bei Präsentationen irgendwie so kleinere Indie-Spiele auch vielleicht noch ein bisschen mehr auf. Und mein Transistor hatte ich ja zum Absolut. Beispiel auch super gehypt. Transistor lag Ja. wahrscheinlich eher im Bastion und Ja. Bastion war ja so ein bisschen fast vor dem Podcast. Aber ja, klar, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Vom Prinzip ist es genauso. Ja, man hat nochmal so ein paar andere Sachen und ein bisschen was hat es verändert, aber ich denke eigentlich nur im positiven Sinne. Also ich habe bislang noch keine negativen Sachen daraus gezogen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir quasi das Hauptthema, indem wir nochmal ein bisschen auf Zukunftspläne eingehen. Ich glaube, es ist so das Letzte, was wir jetzt noch erwähnen sollten und was, glaube ich, noch ganz interessant ist. Was planen wir in Zukunft mit dem Podcast? Wir haben da schon öfters mal ein Wir paar hören Sachen von auf. angesprochen. Richtig. Was planen wir in Zukunft? Wir beenden den Podcast. Für immer. Ja, nee, wir haben ja schon öfters mal drüber gesprochen, was quasi so in Zukunft vielleicht noch auf dem Plan steht bei uns. Und ein paar Dinge davon haben wir wieder verworfen, weil sie quasi einfach zu unrealistisch waren oder weil wir letztendlich keine Lust mehr drauf hatten und dergleichen. Ein paar Dinge sind auch immer noch konkret und ein paar Dinge haben wir vielleicht auch noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, einen der Zukunftspläne, was heißt Zukunftspläne, das ist ja so eine Sache, eine Sache, die auf jeden Fall noch stattfinden wird, was jetzt in dem Sinne kein konkreter Plan ist, sondern eine Sache, von der wir von Anfang an wussten, dass es irgendwann der Fall sein würde, ist natürlich Gäste im Podcast zu haben. Ja, was wir schon oft angekündigt haben, aber noch nie hingekriegt haben, leider. Ja, was heißt hingekriegt? Also ich glaube, bislang gab es einfach noch keine Themen, bei denen das der Fall war. Also ich meine, wir haben halt einfach unsere Leute, die wir zu gewissen Themen quasi dazu holen wollen. Es gibt noch ein Thema, das wir, glaube ich, jetzt auch am besten gar nicht erst erwähnen, das wir auf jeden Fall noch in Zukunft besprechen werden. Ich erwähne es lieber erstmal nicht. Richtig, also auf jeden Fall, es gibt noch ein großes Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird, zu dem wir uns auf jeden Fall auch äußern werden, das aber gerade für uns beiden, glaube ich, das Gefühl ein bisschen schwierig ist, also entsprechend intensiv bereiten wir uns darauf vor. Und da werden wir auf jeden Fall einen Gast haben, das ist schon konkret, also das hat jetzt auch nichts damit zu tun, ob wir es schaffen oder nicht, das Thema werden wir nur mit Gast machen auf jeden Fall. Wir haben auch ein paar andere Leute, die wir definitiv noch als Gäste haben wollen, die so ihr Thema haben, also zum Beispiel, ich meine, du hast einen guten Kumpel, der definitiv was zu Wii U gut sagen kann, einer der wenigen Leute in unserem Umfeld auf jeden Fall, der konkret und viel was zu Wii U sagen kann. Das heißt, der wird definitiv nochmal Gast sein. Ich habe auch ein, zwei Kumpels definitiv, die sich mit dem einen oder anderen Thema intensiver auseinandergesetzt haben und entsprechend die auf jeden Fall auch nochmal Gäste sein werden. Aber wir hatten bislang einfach noch nicht so das Thema, das das hergegeben hat, so eigentlich. Ne? Also bislang hatten wir immer Themen, die dann nicht unbedingt erfordert haben oder nicht unbedingt, ja quasi, sich angeboten definitiv hätten. Angeboten hätten, sie mit zusammen mit einem Gast oder Gästen zu machen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Zukunftsplan, aber nicht einer, der jetzt irgendwie quasi so in den Sternen steht, sondern der ist konkret für ein, zwei, drei Themen. Von daher, es werden auf jeden Fall Gäste kommen. Ist bloß die Frage eher, wann wir dann die Themen bearbeiten. Aber und in zwei Jahren haben wir dann Shigeru Miyamoto. Mal sehen. Aber das war awesome. Ja, auf jeden Fall, genau, Gäste werden auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, was haben wir denn sonst noch so vor? Ich meine, wir hatten ja auch schon mal gesagt, dass wir auf jeden Fall noch diverse Sachen in Richtung Spielen, Live-Spielen, Videospielen und so ein Kram. Auch das ist wahrscheinlich eher etwas Unkonkreteres. Das war von Anfang an eine Idee von mir. Ja, das kommt dann auch an, wie das mit Streaming so funktioniert. Also, wenn ich die PlayStation 4 habe, kann man da vielleicht ein bisschen mehr machen. Korrekt, ja. Also mit dem PC ist natürlich super einfach, aber es ist natürlich ein bisschen das Problem quasi, wie das mit der Konsole ist. Wenn am coolsten wäre irgendwas mit Cross-Plattform, aber... Also zum einen, also wir hatten ja schon diverse Ideen, zum einen halt eben Cross-Plattform-Multiplayer, was natürlich extrem cool wäre, gegeneinander, miteinander. Vor allem, glaube ich, war von mir auch die Idee, dass wir quasi eine Art Cross-Play machen. Ich glaube, das habe ich damals auch schon gesagt, Uncommon Tales Cross-Play. Du setzt dich an ein PC-Spiel, ich setze mich an die Konsole und wir sind quasi außerhalb unseres Metiers und spielen quasi Klassiker, die der andere irgendwie so als für seinen Bereich irgendwie so, also du für Konsolenbereich und ich für PC-Bereich als besonders... Mit der Peripherie des anderen. Mit Maustastatur ist das unspielbar, Mann. Zum Beispiel, genau, richtig. Also es muss wirklich so konkret, also quasi so große Klassiker vom PC, große Klassiker von der Konsole, die wir jeweils respektive noch nicht kennen, wo wir außerhalb unseres Elements sind, quasi wir spielen, gleichzeitig, sind zusammen gleichzeitig im Skype und dann mal schauen, was bei rauskommt. Derartige Ideen haben wir schon öfters mal, auch davon wird es auf jeden Fall in der Zukunft was geben, das ist wesentlich weniger konkret, da muss man sich wesentlich mehr Gedanken machen und wie du schon gesagt hast, ist es gerade einfach extrem schwierig, von der PlayStation 3 und Xbox 360 zu streamen. Es gibt durchaus Möglichkeiten mitzuschneiden, man braucht dafür aber einiges an Hardware und jetzt schauen wir mal, wie konkret das ist und wie gut es funktioniert. Jetzt, solange Joe in Japan ist, wird das Ganze sich wahrscheinlich eh kaum realisieren lassen, von daher muss man sich da wahrscheinlich keine großen Gedanken machen. Es kann sein, dass es irgendwann mal Let's Plays von uns gibt. Es kann sein, dass wir einfach mal nebenher spielen und kommentieren und dergleichen. All das kann sein. Konkrete Pläne dafür gibt es auf jeden Fall nicht. Schauen wir mal, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Aber das ist auf jeden Fall auch noch etwas, was auf jeden Fall bei uns auf der Liste steht, würde ich sagen. Ne? Ja, und natürlich nächstes Jahr gemeinsam auf die Gamescom gehen. Absolut, gemeinsame Messebesuche stehen an. Nächstes Jahr gemeinsame Gamescom. Da wird wahrscheinlich eher das Problem sein, dass ich nicht mehr da sein werde und sonst wo bin. Aber das ist trotzdem konkret geplant. Also 90% Wahrscheinlichkeit behaupte ich jetzt einfach mal. Ich stelle die Zahl einfach mal in den Raum. Okay. Mal gucken, ob wir sie einhalten können. Aber auf jeden Fall, genau, also gemeinsamer Messebesuch steht definitiv ganz oben. Dieses Jahr habe ich Joe schon ziemlich auf der Gamescom vermisst. Ich glaube, das... wird auf der TGS vielleicht ähnlich sein. Ja, wahrscheinlich. Wobei es natürlich so eine Sache ist, dass auf der TGS sowieso viel Kram ist, der für dich eher interessant ist als für mich. Das stimmt natürlich. Gamescom, glaube ich, wäre für uns beide gleichermaßen interessant gewesen. TGS ist, glaube ich, schon eine Messe für dich. Auf jeden Fall andererseits ist es halt Japan und... ich meine, ich bin Japanologe, ne? Und Spieler, von daher wäre die TGS für mich garantiert auch immer mega spannend. Entsprechend, ja, wahrscheinlich hast du da recht, wahrscheinlich wird es da auch ähnlich sein, ja. Ich meine, es gibt Dark Souls 2, also. Aber stimmt, es gibt Dark Souls 2, allein dafür bin ich schon extrem neidisch auf jeden Fall. Das stimmt schon. Haben wir sonst noch irgendwas geplant? Ich meine, gut, sowas wie vielleicht mal irgendwann in ferner Zukunft wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Forum anschaffen, ja. Seite erweitern, dergleichen. Was heißt, ferner Zukunft ist wahrscheinlich Quatsch. Falls wir irgendwann mal das Gefühl haben, dass es interessant, relevant und brauchbar wird, werden wir auf jeden Fall noch ein Forum anschaffen. Bis jetzt reicht Facebook auf jeden Fall noch aus. Ja, bis jetzt funktioniert alles ganz gut mit Facebook und Kommunikation über E-Mails und Nachrichten und dergleichen funktioniert eigentlich ziemlich gut. Forum wird auf jeden Fall, steht auf jeden Fall auf der Liste. Mal schauen, wann es eben relevant wird. Und haben wir sonst noch irgendwas, was an Zukunftsplänen quasi ansteht? Keine Ahnung, wenn es irgendwann mal irgendwas gäbe, wo wir irgendwie zu zweit irgendwie ein Team bilden und dann heißt es Schlag an das Uncommon-Taste-Team oder irgendwie sowas. Ja gut, klar, natürlich. Spielen mit Hörern quasi, also der Sachen auf jeden Fall immer. Das ist aber natürlich kein konkreter Plan, das wird sich wahrscheinlich einfach irgendwann mal ergeben. Man kann ja auf unserer Seite, und das haben wir ja nie groß angekündigt quasi oder gesagt, aber mittlerweile auf der Seite gibt es ja so einen kleinen Infobereich, wo man eben über uns lesen kann. Nur die wichtigsten Daten, nichts Spektakuläres, aber auf jeden Fall findet man da unsere Nutzernamen, die man fast überall hat, also Joe, dein Xbox Live Namen und mein PSN-Account, ja. PSN-Account-Namen. Bei mir ist es quasi so, Steam-Account und die meisten anderen Sachen laufen alle fast über denselben. Also ich habe immer denselben Nicknamen. Also irgendwann vor, als ich 13, 14 war, auf LAN-Partys mal entstanden. Seitdem habe ich den. Das ist meine Nick fast überall. Von daher findet man mich fast überall unter demselben Handle. Entsprechend, einfach mal da nachgucken, falls jemand jetzt schon das Bedürfnis hat, mit uns spielen zu wollen, dann einfach mal da nachgucken. Im Normalfall findet man uns dann da über Steam oder Xbox Live oder dergleichen, auch in irgendwelchen konkreten Spielen, von denen ihr wisst, dass wir sie spielen. Auch in League of Legends zum Beispiel ist mein Benutzername derselbe, das heißt auch, da findet man mich. Das haben wir aber auch mal in einem gesonderten Post schon mal stehen gehabt, also wir haben ja schon unsere League of Legends Handle schon mal reingestellt. Und ich würde sagen, dann sind wir auch soweit eigentlich durch mit dem Hauptthema, ne? Ja. Haben wir uns mal ein bisschen intensiver mit uns selbst beschäftigt, haben wir uns verdient nach 25 Folgen. Ja, ein bisschen egozentrisch sein mal. Richtig, ein bisschen selbstverliebt. Ich werde auf jeden Fall noch Cheers und Applaus und sowas zwischendurch reinschneiden und dergleichen, damit es noch ein bisschen übertrieben ist. Nee, werde ich wahrscheinlich nicht machen, das wäre zu viel Arbeit. So viel Hybris habe ich dann doch nicht. Am besten noch so richtig mit epischer Musik so einführen. Richtig. Mighty Uncommon Taste Podcast. Richtig. Vielleicht mache ich das noch. Vielleicht werde ich ein bisschen Stimme mit Hall, die einführt und so ein Kram. Mal schauen. Vielleicht werde ich auch mal ein bisschen Hall hinter deinen Melons legen. Und das Melons. Du. Übrigens, nochmal eine Frage an die Hörer. Wisst ihr eigentlich, was Melons ist? Ich weiß, das ist schon einer unserer Hörer. Einer unserer Hörerinnen von mir. Weil hat es auch auf jeden Fall schon rausgekommen. Hat es auch schon erkannt, stimmt. Wir haben schon zwei Leute, genau. Ein guter Kumpel von mir und einer unserer Hörer, der hat es schon erkannt. Und einer unserer Hörerinnen hat es auch schon erkannt, was Melons ist. Wenn ihr es auch erkannt habt, schreibt uns mal. Wir sind gespannt, wie viele Leute das eigentlich überhaupt verstehen. Ist auch eigentlich ein relativ einfacher In-Joke, aber vielleicht der ein oder andere hat sich ja schon drüber geschmunzelt, wenn er gemerkt hat, was es ist. Gibt's was zu gewinnen? Gibt es was zu gewinnen? Nee. Liebe und Anerkennung. Autogramm von Merlin und mir. Richtig. Und Liebe und Anerkennung. Feuchter Händedruck, falls wir uns jemals live sehen sollen. Das können wir bieten. Uncommon Taste Podcast T-Shirts, die es in vielleicht 3-4 Jahren mal gibt. Auch einen der sehr unkonkreten Zukunftspläne. auch wie immer gilt quasi, das Ganze ist diskussionswürdig, vielleicht für euch nicht so unbedingt, aber gerade wenn ihr irgendwie zum Beispiel Sachen habt, die ihr euch von uns wünscht oder so ein Kram, ich glaube, jetzt wäre die perfekte Folge dafür, um das mal nach einem Jahr zu recappen, zu sagen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, vielleicht auch zu sagen, was ihr gerne in Zukunft noch hättet, wünscht ihr euch jetzt schon ein Forum, hättet ihr gerne, dass wir gewisse Dinge anders machen, was vermisst ihr, was hättet ihr gerne als Hauptthema noch, auch derartige Sachen sind sehr willkommen, also einfach gerne mal uns schreiben, die Kanäle kennt ihr, Facebook, E-Mail, unsere Website. Twitter. Da könnt ihr euch einfach melden. Twitter, mittlerweile auch stimmt, Twitter, das ignoriere ich ja ganz geschickt. Geschickt, aber Joe kümmert sich auch um unser Twitter mittlerweile. Ja. Auch da erreicht man es auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, gehen wir einfach zu den Tasties über, weil auch diese Woche gibt es Tasties. Ja. Auch wieder vorhin eine halbe Stunde Schweigen. Wie heißt es, auch diese Woche, letzte Folge gab es keine. Da gab es nur eine Mini-Empfehlung von mir. Stimmt, richtig, du hast recht. Letzte Woche gab es. Ja, stimmt, das richtig. War wieder. Wir haben so viele Spezialfolgen mittlerweile gehabt, dass es doch durchaus gar nicht so viel ist. Ja, vor allem nächste Woche ist ja wieder Spezialfolge. Richtig, ist wieder TGS. Also nächste Folge, ja. Nächste Folge, genau. Gut, ja, dann leg du einfach mal mit los im Test. Vielleicht kurz so ein Update. Also Project Phoenix wurde jetzt gefundet und hat auch noch am Ende noch ganz knapp einen Stretch-Score gekriegt, jetzt mit ein bisschen mehr als 1 Million und wird jetzt auch auf PS4 wieder erscheinen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Mein neues Tasty ist wieder ein Kickstarter-Projekt, denn mittlerweile entdecken die Japaner Kickstarter auch für sich. Was am Anfang auch oder was mittlerweile immer noch ein bisschen schwierig ist, weil es kein Kickstarter Japan gibt, sondern die Projektleiter auf jeden Fall irgendwie eine Stelle in den USA haben müssen, um so ein Projekt anzumelden. Aber es gab jetzt schon wieder ein neues, japanisches Kickstarter-Projekt, das meiner Meinung nach sehr empfehlenswert ist. Und zwar handelt es sich dabei um Mighty Number 9. Das sagt jetzt vielleicht erstmal nicht viel, aber wenn man sich die ersten Concept Arts und Artworks vom Charakter aus anschaut und den Chef dieses ganzen Projekts, nämlich Keiji Inafune, wird einem sehr bald auffallen, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zu Mega Man gibt. Und Nur gewisse. Keiji Inafune ist ja auch niemand anderes Geringeres als der, ja, Erfinder von Mega Man und der alle Mega Man Main-Teile directed hat und für alle verantwortlich war. Und er macht eben ein neues 2D-Side-Scrolling-Action-Game, das eben Mighty Number 9 heißt. Es geht dabei um einen Roboter, der in der sogenannten, ja, er ist der neunte in einer Linie von sehr mächtigen Robotern. Und alle anderen werden aber komischerweise von einem mysteriösen Computervirus befallen und machen jetzt Rampage auf der Welt. Und du bist der Einzige, der in der Lage ist, eben deine anderen Mitroboter sozusagen zu besiegen und die Welt zu retten. Nichts Besonderes, die ersten Concept Arts, die man davon gesehen hat, sehen extrem cool aus, also sehen nach sehr schöner 2D-Grafik, so 2,5 3D-Grafik aus, scheint sich auch ziemlich exakt wie Mega Man zu spielen, also ein Arm mit Pistolen und so weiter. Was anscheinend anders ist, er kann sich transformieren, also seine bestimmten Teile kann er sozusagen jederzeit abstecken und irgendwie neu zusammenbauen und hat dadurch die Möglichkeit, in bestimmten Stellen sozusagen sein Aussehen und seine Fähigkeiten zu verändern. Er kann nach gewonnenen Boss-Battles gegen die anderen Mighty Number, bla bla bla, Insert Number, Roboter auch noch neue Fähigkeiten dazu bekommen. Er kann sich auch Fähigkeiten von normalen Gegnern aneignen, indem er bestimmte Teile, die sie liegen lassen, aufsammelt. Das Kickstarter läuft schon seit Anfang September und hat jetzt mittlerweile bereits die angepeilten $900.000 weit überschritten. Steht mittlerweile bei 2 Millionen. Es wird momentan ist es für den PC, für Mac und für Linux angekündigt. Aber wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, wird wahrscheinlich das nächste Stretch Goal schon erreicht sein, nämlich eine PS3 360 Wii U-Version. Das heißt, auch die Konsolenspieler, wo eigentlich diese, sage ich jetzt mal, der spirituelle Vorgänger ja beheimatet ist, wir kommen auf jeden Fall auch nicht zu kurz. Und sollten sie die 3,3 Millionen Dollar knacken, wird es sogar eine PS4 und Xbox One Version geben. Und wenn das so weiterläuft mit dem Kickstarter, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es erreicht wird. Und ich meine, letztendlich gehört so ein Mega Man Spin-Off auch auf die Konsole, wo es meiner Meinung nach und nicht unbedingt nur auf den PC. Und deswegen, wenn ihr euch für Mega Man interessiert habt und auch ja gerne generell 2D Sidescroll Action Spiele spielt, würde ich euch sehr empfehlen, das zu backen. Das Hauptteam besteht nämlich auch aus vielen Mega Man Veteranen, also ich denke, es wird auf jeden Fall hart werden, aber ich denke, Mega Man Fans wollen es auch gar nicht anders haben und das ist auch gut so. Ja. Auf jeden Fall. Also ja, kann ich mich nur anschließen. Extrem awesome. Wenn du sie empfohlen hättest, hätte ich es empfohlen. Mega Man, eine dieser Serien, die mich auch seit frühester Kindheit begleitet. Ich habe natürlich die ganzen neueren Teile nicht gespielt, aber die alten NES-Teile und so ein Kram. Ich habe mein NES hier im Zimmer stehen und ich habe auch Mega Man hier im Zimmer stehen. Mega Man 3, glaube ich. Also das heißt, Mega Man ist immer eine Serie gewesen, die ich extrem geliebt habe. Ich glaube, der Vater der Sidescroller in dem Bereich quasi, klar, natürlich, es gibt noch Mario, aber diese Action, Fast-Paced Sidescroller, vor allem auch dieser hohe Schwierigkeitsgrad, das hat Mega Man schon absolut definiert. Den es bis heute erhalten hat, ja. Absolut. Und Metal Slug, eins meiner damaligen Lieblingsspielen, heute immer noch eins, was ganz oben auf meiner Liste steht, was ich extrem cool finde. Also würde ich nicht mehr sagen, das Lieblingsspiel ist, aber ein Spiel, das ich extrem liebe auf jeden Fall, ist Metal Slug. Direkt beeinflusst davon. Contra kennen wir auch. Das sind alles solche Spiele, die so ein bisschen dieses Mega Man-Feeling auch haben. Ja. Und von daher bin ich auch ein großer Fan davon. Extrem cooles Ganze. Und vor allem, weil es Keiji Inafune macht, also wirklich der Mega Man-Erfinder. Extrem coole Sache, kann man, glaube ich, nur unterstützen. Und ich denke, also eine PS3 und eine Xbox 360 und Wii U-Version wird es auf jeden Fall geben. Sie sind jetzt, glaube ich, derzeit noch 130.000 entfernt. Also 2,2 Millionen ist es bei 2,07 Millionen, also bei 2.070.000 Dollar steht es gerade. Das heißt also noch 18 Tage übrig. Also ich denke, das wird auf jeden Fall erreicht werden. Ein bisschen Glück auch die PS4-Version. Also wirklich extrem cool. Guckt euch das an. Kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen. Gute Empfehlung, das Ganze. So. Gut, ja, mein Tasty ist mal wieder etwas sehr Nerdiges auf jeden Fall. So ein kleiner Nerdy. Nee, du nerdig? Never. Unwirklich. So ein kleiner Nerdy-Favorite, muss ich sagen. Das ist so einer dieser Tastys, der mir häufig über den Weg gelaufen ist, den ich wieder fast vergessen hatte, den ich schon früher mal empfehlen wollte. Es handelt sich dabei um eine YouTube-Serie, also einen YouTube-Kanal, eine YouTube-Serie, die nennt sich Man at Arms. Und dabei geht es um einen Waffen- und Rüstungsschmied, der eben in den USA arbeitet, seit 20 oder 30 Jahren. Schon erzählt immer im im Intro, hat schon für super viele Filme und dergleichen eben Props erstellt, ist eben so ein klassischer so Schmerd- und Armor-Schmied, der eben für die Filmindustrie arbeitet, und der hat sich eben das zur Aufgabe gemacht, Videospielschwerter oder Videospielwaffen allgemein ins echte Leben zu portieren, indem er eben aus Videospielen Schwerter und Waffen allgemein nachbaut und sie dann eben quasi vorführt. Das heißt also, er setzt sich hin und baut dann eben, erklärt auch den ganzen Prozess, wie er da rangegangen ist und so ein Kram, wie er das Modell erstellt und so ein Kram, und baut einfach in der echten Welt Waffen aus Videospielen nach. Extrem cool, ist natürlich ein bisschen übertrieben amerikanisch. Am Ende stehen sie einfach nur da und hacken irgendwelche Kisten kaputt. Das finde ich immer am lustigsten. Mach einfach nur Rambazamba. Richtig, ist immer nur durcheinander. Aber ist einfach schon extrem cool und beeindruckend, was er da so macht. Und extrem cool einfach, diese ganzen Schwerter zu sehen. Er hat zum Beispiel eines dieser sehr, sehr berühmten Schwerter, die, glaube ich, jeder von uns kennt, nämlich das Schwert von Cloud aus Final Fantasy. Das Bastard Sword. Genau, das Bastard Sword. Nachgebaut. Genauso ridiculously huge, wie es auch im Spiel ist. Wirklich sehr, sehr lustig. Er hat die Ork-Axt nachgebaut aus Skyrim. Er hat jetzt gerade ein Schwert von einem Charakter aus League of Legends nachgebaut. Wirklich sehr, sehr cool. Alle Folgen sehr, sehr lohnenswert. So wahnsinnig viele gibt's noch nicht, aber einige gibt's auf jeden Fall schon zu sehen. Er hat zum Beispiel auch die Keyblade gebaut aus Kingdom Hearts. Ja. Also wirklich sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Sache. Ich finde es immer extrem geil. Ist immer so ein kleiner Nerd-Out, wenn ich das sehe. Von daher sehr, sehr empfehlenswert. Guckt es einfach mal an. Wirklich sehr, sehr spannend. Alles Mögliche dabei. Ich glaube, für jeden irgendwie was dabei, was Spiele quasi angeht, aus denen er was baut. Und denke ich auch etwas, also eine Sache, die noch läuft. Also definitiv kann man die auch sich in Zukunft noch angucken. Extrem cooler Kram. Sollte man sich definitiv mal anschauen. Wir werden auf jeden Fall einen Link einfach reinpacken. Natürlich wie auch fürs Kickstarter, einfach auch für den YouTube-Kanal. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Sehr, sehr lustig. Ich hab's auch schon ein paar Mal gesehen, ist auf jeden Fall sehr lustig, vor allem, wie gesagt, Angry Americans, die am Ende dann, ja, nur Sachen kaputt machen mit den Waffen, die sie geschmiedet haben, die sie manchmal sogar noch selbst so ein bisschen modifiziert haben. Ich meine mich erinnern zu können, dass er das Keyblade auf jeden Fall angeschärft hat, weil er gemeint hat, das ist eigentlich völlig Schwachsinn, dass das nicht scharf ist, dieser Schlüssel. Richtig, er hat so gemacht, dass er quasi den Bart, also quasi das Stück des Schlüssels, also der quasi eigentlich stumpf ist, den hat er geschärft, dass man so halb wie eine Axt benutzen kann, ja. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, dann würde ich sagen, sind wir wieder durch mit der heutigen Folge. Ein Jahr haben wir rum. Wir haben extrem viel Spaß dran gehabt. Ich glaube, das merkt man auch im Podcast. Viele Themen liegen uns sehr am Herzen und diese ganze Diskussion macht uns unendlich viel Spaß. Macht super viel Spaß, mit euch drüber zu reden auf jeden Fall. Ist total cool. Schön, dass wir so viele treue Hörer haben. Wir hoffen, es bleiben uns auch weiterhin alle treu für ein weiteres Jahr. Es macht extrem viel Laune. Wie gesagt, falls ihr irgendwas habt, was ihr gerne verbessert haben möchtet oder so ein Kram, schreibt es einfach. Wir versuchen es auf jeden Fall umzusetzen, so gut es geht. Und ja, wir hoffen einfach, ihr bleibt uns gewogen. Auf mindestens 25 weitere Folgen im nächsten Jahr. Wir hoffen, wir können den Rhythmus beibehalten, vielleicht sogar ein bisschen anziehen, dass wir wirklich tatsächlich irgendwann auf die Regelmäßigkeit von 2 Wochen kommen, obwohl natürlich immer zwischendurch was dazwischen kommen kann. Aber auf jeden Fall ein weiteres Jahr, denke ich, schaffen wir auf jeden Fall noch. Ja. Und dann schauen wir mal weiter, wo wir dann sind. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Genau, richtig. Ja, von meiner Seite bleibt dann auch gar nicht mehr weiteres dazu sagen. Ich glaube, Merlin hat schon alles gesagt. Also ich würde mich auch freuen, wenn uns alle Hörer gewogen bleiben, vielleicht, wenn ihr uns noch weiterempfehlen würdet, sodass wir noch mehr Hörer dazu bekommen. Immer gerne gesehen, wenn es euch gefällt. Und ja, ansonsten auf ein weiteres neues Jahr mit Uncommon Taste. Auf ein weiteres Jahr Uncommon Taste Podcast. Und ab nächstem halben Jahr, mit mir in Japan. Mit Joe in Japan, genau. Da sind wir mal ganz gespannt, wie das überhaupt richtig gut funktioniert. Ja, aber wir werden mal schauen, wie es mit dem Aufnehmen funktioniert und so weiter. Aber ich kann euch schon versprechen, also TGS-Bericht und so weiter. Ich habe auch schon überlegt, wenn Monster Hunter 4 zum Beispiel nächste Woche launcht oder Pokémon X und Y, mich mal nach Akihabara zu begeben und einfach mal, ja, Bilder von warten Japanern zu machen. Auf jeden Fall ein bisschen Japan-Feeling aufkommen lassen. Ja. Das wäre doch cool. Da freuen wir uns immer drauf. Hat was Gutes, dass Joe nach Japan geht, auf jeden Fall. Siehst du? Ich habe es nur für den Podcast getan. Ah, oh, danke sehr. Das wird wahrscheinlich Japan dann auffallen. Oh Mann, ey, ich wäre gleich nach Japan gegangen, wenn es wieder ein blöder Podcast wäre. Dieses dumme Japan. Ja, ich glaube, die Chance ist relativ gering, dass das passiert. Also, ja, Jungs und Mädels, macht es gut auf ein weiteres Jahr. Wir freuen uns, dass ihr so zahlreich zuhört und Spaß an unserem Podcast habt. Wir hoffen, das bleibt auch so. Und wir werden zusehen, euch in Zukunft noch mehr zu bieten auf jeden Fall. Auch noch Sachen außerhalb des Podcasts, Let's Plays, weiß ich was, was auch immer. Irgendwas wird uns einfallen, worauf wir Bock haben. Und dann wird es das auch noch geben. Und wir hören uns auf jeden Fall als nächstes jetzt in der nächsten Zukunft. Einfach in 2 Wochen, wenn es dann an die TGS-Folge geht. Da wird es auch nochmal konkret. Vielleicht nicht genau in 2 Wochen, weil die TGS ist ja dann genau da, also ein bisschen später. Wahrscheinlich wird es ein bisschen später sein. Es wird aber auch noch definitiv eine direkte Ankündigung geben. Wir sagen euch noch auf jeden Fall auf Facebook, Twitter und der Website, wann es wahrscheinlich die Folge geben wird. Vielleicht wird Joey auch ein oder zwei Sachen zwischendurch posten. Wie gesagt, vielleicht kann man zwischendurch mal ein paar ein paar Fotos erwarten oder dergleichen, ein bisschen Reisebericht aus Japan, immer mal wieder vorbeischauen, einfach auf unserer Website oder einfach mal Facebook checken oder den Twitter-Feed, einfach Facebook liken, dann kriegt ihr eh News von uns einfach in Feed, in euren Newsfeed und dann seid ihr über alles aktuell informiert. Also, ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Macht es gut, Jungs und Mädels, auf Wiedersehen. Mach's gut, ciao. Ciao, Deutschland. Stimmt, ciao, Deutschland. Hallo, Japan.